deinen Eltern. Wenn du zu den edlen 20% gehörst, dann hast du tendenziell eher keine Probleme mit deinen Eltern, oder? Doch, meine Mutter, da streite ich mich manchmal mit ihr, aber. Naja, aber das gehört doch dazu. Genau. Genau. Ach Mensch, Nils. Na, da hast du mich ja aber gleich durch ein qualifiziertes Gespräch fast glücklich gemacht. Sowieso. Also, schönen Abend nochmal. Was macht man jetzt? Ach so, dann soll ich dir noch eine Musik. So. Dann schenke ich dir eine Musik. Ja, super. Oder die ein bisschen, genau, von gewissermaßen 50 Cent handelt praktisch. 50 Cent und 2%. Nee, 40, ja doch, 2%. Nils! Gut. Rinjehauen. Sag mal, wo hast du Rinjehauen her? Rinjehauen sagen die doch praktisch nur so in der, sind doch so Gummistiefelträger, oder? Aus der Brandenburger Provinz, brandenburgischen Provinz, oder? Keine Ahnung, ich glaube, hast du das nicht mal irgendwann gesagt? Ja. Ich habe genau, da wirklich mal so, aber vor zwei Jahren zwei Sachsen-Anhaltiner gehabt. Die haben immer Rinjehauen gesagt und mir das erklärt, was Rinjehauen bedeutet. Ich kannte das bis dahin nicht. Siehste, dann aber hast du gedacht, jetzt, sag ich's dir mal. Du hast es jetzt quasi komplett übernommen. Genau. Rinjehauen, weil es ein Spitzenansage, Spitzenspruch ist. Ja, hättest du einen Musikwunsch? Ich werde ihn jetzt nicht erfüllen, aber hättest du ihn? Würde mich jetzt nur interessieren. Also ich werde ihn nicht erfüllen, tut mir leid, ja, insofern. Klar, du könntest eventuell nicht spielen Dendemann. Hab ich nicht. Dann spiel Mauerlied. Echt? Ja. Sag mal, du bist 15. Du hast doch überhaupt ja keine Erinnerung mehr daran. Nee, sowieso nicht, aber Mauerlied ist lustig. Oder Ofenlied. Ofenlied ist auch cool. Spiel ich ein bisschen später, okay? Okay. Sag mal, wo hat denn das Ofenlied? Ich glaube, ich hab's ja mit. Ich weiß es nicht. Na gut, jetzt aber erstmal was anderes. Ja. Okay, Nils, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ciao. Tschüss. Das war Nils und dann... Das nur mal als Ansage, weil ich das so schön finde. Permission to sing, Sir! Und dann kommt aber die Musik, die ich eigentlich meine. Für Nils. Permission to sing, sir. If you will. Mein kleiner Sohn kam heute Abend zu mir in die Küche, als ich das Essen machte. Und er gab mir ein Stück Papier, auf das er mit Buntstift etwas geschrieben hatte. Ich trocknete mir die Hände ab an meiner Schürze und ich las, was auf diesem Zettel stand. Den Rasen gesprengt, 3 Mark. Die ganze Woche mein Bett gemacht, 2 Mark. Zum Kaufmann gegangen, 50 Pfennig. Beim Autowaschen geholfen, 2 Mark. Mit Brüderchen spazieren gegangen, als du beim Friseur warst, 1 Mark. Das Unkraut im Garten ausgezupft, 2 Mark. Im Rechnen eine 1 geschrieben, 5 Mark. Macht zusammen 15 Mark und 50 Pfennig. Da stand er nun erwartungsvoll vor mir. 1000 Erinnerungen kamen mir in den Sinn. Und so nahm ich einen Bleistift, drehte den Zettel um und schrieb darauf. Ich trug dich 9 Monate, dafür will ich keinen Pfennig. Ich wachte an deinem Bett, dafür will ich keinen Pfennig. Ich weinte um dich und auch dafür will ich keinen Pfennig. Insgesamt kostet dich all die Liebe von mir keinen Pfennig. Als er das gelesen hatte, da standen dicke Tränen in seinen Augen. Er sah mich an und sagte, Mami, ich hab dich so lieb. Dann nahm er den Bleistift und schrieb mit großen Buchstaben, alles bezahlt. Insgesamt kostet dich all die Liebe von mir keinen Pfennig. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Eieiei, Stühle rücken bei offenem Mikrofon hört sich genau so an. Nicht schön, oder? Da ist man doch enttäuscht. Zahlt man dafür Gebühren, dass so eine Geräusche aus dem Radiogerät kommen? Nee, zahlt man nicht. So, Kinder, wir telefonieren hier rum und ich würde jetzt ganz gerne mal versuchen, euren gewissermaßen Selbstgefühlszufriedenheitszustand hier statistisch zu eruieren. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Alex. Hallo, Alex. Ich würde dich mal im unteren Drittel einsortieren, aber jetzt erstmal die Frage. Wie alt bist du? Ich bin 13. 13? Ja. Sag mal, wie kann denn jetzt sein? Ich werde immer älter, die Hörer werden immer jünger. Du bist ja, jetzt gewissermaßen total Stephen Hawking, E gleich M mal C Quadrat, Albert Einstein mäßig, finde ich. Ich wollte eigentlich nur was fragen. Ach so, du wolltest nur was fragen. Na, aber Alex, ja. Dafür bin ich ja da. Wenn du mal echt irgendwie, wenn du mal jetzt echt eine Frage hast, dann rufst du einfach hier an. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale so, zum Beispiel, an. Drüben genau. An der alten Eiche. Alex, du bist gleich dran. Geduldet nur so, dass die anderen so noch. 0331 für Potsdam 7097 110. Die Chance haben zu erfahren. Alex! Ja. Warum bist du denn 13? Naja, das kann ich mir nicht sagen. Stimmt, das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, oder? Ja, nee, aber ich habe eine Frage. Ja, ich habe vorsichtshalber jetzt nur eine Frage gestellt, die du nicht beantworten kannst. Ich hoffe nur, dass du mir keine Frage stellst, die ich nicht beantworten kann. Nein, die kannst du beantworten. Bist du sicher? Ja. Alex, dann, von wo aus rufst du an? Ich aus Berlin. Aus Berlin, wo denn da genau? Vorhin haben wir ja irgendwie, war Wedding, war oder was war das? Nee, jetzt. Der Tempelhof. Du aus Tempelhof, okay. Ja, frag also, mal. Von wem ist Mississippi Queen? Mississippi Queen, wieso denn das? Wieso fragst du das jetzt? Weil ich es auf Gitarre spielen will. Von, soll ich es nochmal spielen? Ja, bitte. Von Mountain. Aber Gitarre allein reicht nicht. Also, wenn du den spielen willst, dann musst du dir irgendwie, ich weiß nicht, wie eine Kuhglocke besorgen. Ja. Das macht das Eigentliche dabei. Das würde, wieso willst du nur das auf Gitarre spielen? Weil ich das cool finde, das Lied. Der ist so cool. Also, ich meine, aber, Alex? Ich glaube, das Traurige dabei ist. Aber ich meine, das ist auch irgendwie das Schöne, das schafft eine gewisse Nähe. Ich glaube, wir sind beide die Einzigen, die den Song toll und cool finden. Ja, dann spiel ihn für uns. Alex? Alex? Ja. Du musst, wenn ich Alex sage, musst du ja sagen. Ja. Das ist einfach irgendwie etwas unterhaltsamer, unterhaltener, den Eindruck einer Unterhaltung macht. Alex? Ja. Das ist unser Lied. Ja. Alex, ja. Kannst du nicht noch ein bisschen mehr sagen? Ja, aber Alex, pass mal auf, ich hab das Problem. Alex? Ja. Alex, hör mal zu, ich hab ein Problem. Mhm. Mensch, Alex, aber da würde sich das doch hören. Ja, was denn für eins? Erzähl doch mal, sag mir doch mal irgendwie sowas. Ja, Alex, hast du jetzt. Mal, ist das, Alex, bist du jetzt total überfordert, dass du jetzt praktisch im Radio bist? Frag ich jetzt nur. Nö. Ist das eine komplizierte Situation für dich? Denke nicht, ich will nur das Lied hören. Ja, ja, du kannst es ja gleich. Mountain. Aber, und was morgen? Und ich weiß, dass es von Mountain ist, das alles. Dass es von Mountain ist? Ja. Von denen, ich weiß jetzt ja nicht, ist das jetzt hier. Ja, das ist die Live-Variante. Da heißt die Platte Flowers of Evil, aber interessiert dich nicht. Du wolltest jetzt nur. Oder interessiert dich das? Nö. Interessiert dich nicht? Nee. Alex? Ja. Jetzt direkt irre Lust, sich mit mir zu unterhalten, hast du eigentlich auch nicht weiter eigentlich, oder? Du wolltest jetzt bloß mal wissen, von wem Mississippi Queen ist. Richtig. Alex, was machen wir denn da jetzt? Jetzt ich werde hier gleich ans. Naja, spielen. Alex. Ja, spielen. Na, dann spiel ich's. Dann muss bloß der Kollege Kötter-Heinrich, der muss dann total auf dem auf dem Dings sein, weil er dann noch ein bisschen früher hier seine Nachrichten verlesen muss. Weil ich das jetzt wahrscheinlich gleich spielen will. Ich will bloß mal sehen, ob ich es nochmal in Studio-mäßig dabei habe. Aber ich glaube, ich habe es heute nur live dabei. Und gut, okay, du spielst es dann auf der Gitarre und dann schickst du mir das dann, würdest du mir das dann vielleicht mal zuschicken? Ja, kann ich. Also MP3 oder so weit? Ja, mach ich. Ach, das wär, oder wieso willst du überhaupt so auf der Gitarre? Willst du eigentlich nur so auf der Gitarre spielen? Ja, weil, ja. Gut, nee, aber Alex, wenn ich es jetzt spiele, aber kannst du das jetzt mitschneiden irgendwie? Nein, aber jetzt kann ich mir das also du schreibst ja jetzt iTunes kaufen. Du schreibst ja die Griffe raus. Kaufen? Oh, das wird schwer. Na gut, Mountain heißt die Band. Ja, und da ist dann der Song drauf. Mississippi Queen. Frühe 70er Jahre. Ja, okay, danke. Okay. Ja. Alex, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich meine, das ist unser Lied. Wir sind die B1, die es cool finden. Insofern, was sollen wir da viele Worte verschwenden, wa? Die Musik erzählt auch das Eigentliche. Da muss man sich ja jetzt nicht noch irgendwie so artikulieren können, unterhalten. Sag mal du, wie geht's denn dir, wie geht's denn dir? Muss man ja irgendwie alle gar nicht. Wir verständigen uns über die Musik. Richtig. Oder? Wir haben einfach ein starkes Gefühl füreinander. Das ist unser Lied. Wir bedürfen ja vielen Worte nicht. Richtig. Genau so ist es. Genau so ist es. Alex. Alex, ja. ich sag es Union, aber Alex, I love you. Also jetzt so, ich hoffe, du verstehst es nicht falsch. Alex? Ja. Da bist du jetzt sprachlos, oder? Ja. Ja, aber du bist, glaube ich, der erste 13-Jährige, dem ich eine Liebeserklärung gemacht habe. Das ist aber auch ein schönes Gefühl, oder? Naja. Alex? Ja. Den wollen wir mal ganz vorsichtig Tschüssi sagen. Du musst jetzt wahrscheinlich in die Falle, Hände waschen, Zähne putzen und so das Übliche, oder? Ja, so langsam. Ja, okay, Alex. Ja, okay, ciao. Dann tschüss, hör schön zu. Also jetzt musst du aber dann aufpassen, oder? Ja, klar. Du willst es ja dann nachspielen. Stimmt. Okay. Okay. Tschüss, Alex. Tschüss. Hallo? Oh, du bist gleich dran. Ach, Mensch, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Hallo? Ja, hallo? Das ist Berthold von letzter Woche. Berthold, du musst mal einen Moment warten. Ich muss jetzt hier erstmal Mountain spielen. Kein Problem. Mississippi Queen und dann kommen die Nachrichten und dann können wir uns unterhalten. Aber ja. Du kannst ja schon mal Gedanken machen. Ja. Habe ich eigentlich auch schon, bevor ich angerufen habe. Du hast ja schon Gedanken gemacht, bevor du angerufen hast. Ja. Du bist eine absolute Ausnahme. Ich bin platt. Du siehst mich sprachlos hier. Na gut, bleib mal in der Leitung, bis dann, ja? Ja. Okay. Bis gleich. Tschüss. So, ich muss ja nur jetzt immer Permission to Sing Sir vorher spielen. Und dann kommt Mountain, Mississippi Queen, großer Kuhglocken, Blues-Rock-Musik aus den frühen 70er Jahren. Permission to Sing, Sir. We'll be right back. Mountain. Mountain, Mississippi Queen. Wie ist uns aufgefallen? Kinder, wenn ihr selber Musik machen wollt, dann macht doch mal richtige Musik, dann macht doch mal hier Johanna von Kotschian, kein Pfennig, aber lass mal das vielleicht nochmal in die aktuellen Währungsverhältnisse übersetzt. Da müsstet ja quasi keinen Cent heißen und immer wenn es eine Mark ist, sind es 50 Cent oder also, naja, hätte ich wahrscheinlich vorher sagen sollen. Wäre irgendwie praktischer und sinnvoller gewesen, aber hier jetzt der Kollege, der verdienstvolle Nachrichtensprecher des Volkes, der Kollege Kötter-Heinrich, hat hier so... Wieso? Was ist denn so hier verdienstvoll? Warum verdienstvoll ist das denn? Einfach die Kontinuität. Was für eine Kontinuität, weil ich hier seit 13 Jahren... Die Zuverlässigkeit, die du einfach mitbringst, auch die Seriosität, die du ausstrahlst, im Gegensatz zu mir, dem man ja wahrscheinlich kein Wort glaubt. Das ist doch Quatsch. Was heißt, ist doch Quatsch? Nee, ich glaube dir ganz viel. Also ich glaube natürlich viel, was du sagst, ist halt so für den Moment. Aber für den Moment ist es gut, finde ich. Der Philosoph unter den Radiosprechern hat hier Nachtredakteuren hat eben quasi das Studio betreten. Aber jetzt kommt er erstmal, Für alle, die Musik oder Filme oder sogar beides lieben. Das Fritz Musikkino. Diesmal auf der Leinwand Standing in the Shadows of Motown. Die Geschichte der Funk Brothers. Und zwar genau die Funk Brothers, die sämtliche Hits für die Stars der Motown-Ära gespielt haben. Die ultimative Geschichte einer kaum bekannten Band, die mehr Nummer 1 Hits eingespielt hat als Elvis und die Beatles zusammen. Das Fritz Musikkino. Diesmal mit Standing in the Shadows of Motown. Die Geschichte der Funk Brothers. Kommenden Freitag ab 22 Uhr im Kino Babylon Berlin-Mitte. Mehr Infos fritz.de. Für alle, die Musik oder Filme oder sogar beides lieben. Fritz. Und das hört man. 22.34 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit dem verdienten Nachrichtensprecher des Volkes, Gerald Kötter-Heinrich. Die von der Bundesregierung geplante Gesundheitsreform kann mit einer großen Mehrheit im Bundestag rechnen. Bei Probeabstimmungen in den Fraktionen von Union und SPD gab es nur wenige Gegenstimmen und Enthaltungen. Das Parlament wird am Freitag über das Vorhaben entscheiden. Zuvor hatten sich die Spitzen der Koalition noch auf weitere Änderungen am ursprünglichen Entwurf verständigt. So sollen die gesetzlichen Krankenkassen in den kommenden 2 Jahren jeweils 1 Milliarde Euro mehr vom Bund bekommen als bisher geplant. Die britische Regierung hat das nordirische Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 7. März angesetzt. Der britische Premierminister Blair und der irische Ministerpräsident Ahern erklärten nach einem Treffen in London, bis zum 26. März sollte in Belfast eine neue Regierungskoalition aus jeweils 2 Parteien, der Protestanten und der Katholiken, im Amt sein. Sollte keine Einigung zustande kommen, werde Nordirland endgültig wieder von London aus verwaltet. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wird erst am 12. Februar über die Schließung des Flughafens Tempelhof entscheiden. Gerichtspräsident Kipp sagte, es gebe noch weiteren Beratungsbedarf. Ursprünglich war das Urteil über die Klagen von 13 Fluggesellschaften gegen die für 2008 geplante Schließung schon heute erwartet worden. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen Bochum 0:0 gespielt, Gladbach gegen Nürnberg auch 0:0, Stuttgart schlägt Bielefeld 3:2 und Wolfsburg gegen Frankfurt 2:2. Das ist das eine. Und dann bei der Handball-WM steht die deutsche Mannschaft nach einem 27:25 Sieg gegen Titelverteidiger Spanien im Halbfinale. Der deutsche Gegner im Halbfinale ist am Donnerstag Frankreich. Die Franzosen besiegten Kroatien mit 21:18. Im zweiten Halbfinale spielt Polen gegen Dänemark. Wetter. Die Nacht bleibt überwiegend stark bewölkt. Gelegentlich kann es etwas regnen. Dazu Tiefstwerte zwischen 5 und 3 Grad. Morgen gibt es viele Wolken und später von Norden her wieder Regen bei maximal 7 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz A11 Berliner Ring Richtung Dreieck Uckermark zwischen Lanke und Finofurt ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Und Stadtverkehr Berlin-Lichtenberg. Behinderung gibt es auf der Frankfurter Allee in Höhe der Lichtenberger Brücke. Hier sind nämlich heute Nacht Dreharbeiten im Gange. Ansonsten keine Störung. Gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. Blue Moon. White Stripes live in Blackpool mit, echt ein Knallerhit, oder? Da kommt man irgendwie schwer. Ach, hört man so an, ja, oh, könnte man sie rumlegen. Okay, Blackpool. Oh, he was doing it. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir machen heute hier ein bisschen so Gemütszufriedenheits-, Selbstbeschreibungszustandsforschung. Wer sich Gedanken über sich selbst gemacht hat. Du hast ja Gedanken gemacht, oder? Hallo, wie war denn der Name? Hallo? Weg ist er, liegt's an mir? Hallo? Hallo? Achso, nee, ich muss. Oh, scheiße. Das war ja. Kinder, ja, war meine Schuld. Okay. Oh, das wird Zeit, dass jemand einen Profiplatz nimmt, oder? Nein. Ich finde es eigentlich ganz gut so. Ah ja. Ja, wenn man nicht zu Worte kommt, ist schon scheiße. Also für dich jedenfalls. Ich schaffe es ja seltsamerweise immer dann doch zu Worte zu kommen, trotzdem ich mich nicht drum reiße. Sagst mir deinen Namen nochmal? Berthold. Berthold? Genau, der von letzter Woche. Oh. Ach, da haben wir auch gleich über Brecht resoniert, oder? Ja. Haben wir über Brecht resoniert oder nicht? Naja, eigentlich nicht so sehr viel, aber doch. Ja, aber warum sagst du dann ja? Nur weil ich so eine echt total übermächtige Persönlichkeit bin, dass du dich sofort quasi wie eine Marionette in der Hand eines perfekten Puppenspielers fühlst. Sag mal, manchmal sitze ich da und höre mir selber zu, was ich hier so für Scheiße rede und denke, Mann, wo nimmt der Typ die ganze... Naja, gut. Okay, hallo Berthold. Ja. Ich war die Kulturcafé-Pose von letzter Woche. Genau, Kulturcafé! Ja. Zeig mir, aber ich hab doch da nochmal Brecht gespielt. Und zwar David Bowie. Hey, das fand ich total toll. Also, den Song fand ich klasse. Bahls Hymne, ne? Oder? Ja. Der sang. Genau. Wir können heute aber auch die Ballade von den Abenteurern hören. Ja, also weiß ich, irgendwie. Ich gehe ja jetzt gerade so ein bisschen um. Hast du Brecht in der Nähe? Ja, gleich. Ich überlege gerade, wie der Song geht. Eigentlich kann ich ihn. Und singe ihn manchmal selber gerne laut mit. Aber ich muss mal kurz reinhören, aber ich spiele dann, wenn du... Hast du das Lied gegen Verführung? Nee, das habe ich jetzt leider nicht hier. Euch. Nicht verführen, genau. Es gibt, denn es gibt keine Wiederkehr. My son with rainstorms lashing him rotten. A looted reed crowning his tangled hair. Hat er seine Liebe nur nicht hier, den ich ihn vergessen. Ach, toller Song. Und David Bowie macht es nicht schlecht, wenn ich jetzt mal irgendwie so großfressig sage. Berthold! Ja. Genau. 100 Leute, wie alt bist denn du? 17. 17. Wo war das? Wo habt ihr da euer Kulturcafé gemacht? Das fand Röbel. Ich, Röbel, das fand ich ja echt aufregend, seltsam. Röbel. Ja, aus Röbel kommt der Pöbel. Aus Röbel kommt der Pöbel? Ja. Da können wir gleich weiterreimen. Aber ich bin ja ein schlechter Reimer. Gemütszustandsmäßig. Ja, so, also na, sagen wir mal, 100 Leute deines Alters, so zufällig rausgegriffen irgendwo. Was denkst du, wie vielen von denen ging es besser und wie viel von denen ging es schlechter als dir? Also, keine Ahnung. Naja, so mal schätzen. Ja, also, warte mal. 100 Leute deines Alters, aber so überall auf der Welt meinetwegen, sagen wir mal. Oder wir können es auf Deutschland beschränken. Du kannst jetzt sagen, wo du willst. Okay, ja, dann bin ich... Sagen wir mal Deutschland. Okay, also wenn ich sozusagen 1% von 100% Deutschland bin, ja, dann bin ich quasi irgendwie so das 2%. Also keine Ahnung, denke ich mal schon. Also nee, du hast dich jetzt falsch verstanden. Wo würdest du dich einordnen? Also sagen wir mal 100 Leute, die sind wie du 17 und kommen jetzt, sagen wir mal, von Sylt, Bayern, Sachsen, Leipzig, Doberluch, Kirchhain, Prenzlau, Baden-Baden. So alle Dings durch. Und wenn du dir die jetzt anschaust, was denkst du, wie viel von denen geht es besser als dir? Ich kenne die ja gar nicht, aber. Du kennst, soll ja deine Ahnung sein. Du kennst sie nicht, ist schon klar, aber so was für ein Gefühl hättest du. Vorhin Nils hat gesagt, irgendwie 20 würde besser gehen, 80 würde schlechter gehen. Also er sah sich also irgendwie relativ. Da könnte man sich echt fast anschließen. Also ich würde sogar noch ein ganzes Stückchen weiter. Na, mach mal. Teilweise einschätzen. So. Echt? Na, sag mal richtig, sag mal einfach eine Position. Also, okay, schaut man sich einfach mal das Bildungsangebot in Deutschland an. Irgendwie chancenmäßig und so sieht es ja nicht so gut aus. Für Leute, die, weiß nicht was, aus dem Prekariat. Warte mal, jetzt wird man nicht zu allgemein, sondern sag einfach mal, wo okay, würdest du dich auf dieser Skala von 1... Ich hab total, so also ich bin schon mal ziemlich gut dran, weil ich aufs Gymnasium gehen darf. Ich bin ziemlich gut dran, weil ich gute Freunde habe. Ich bin ziemlich gut dran, weil ich ständig irgendwelche tollen Menschen kennenlerne. Keine Ahnung, also ich bin ziemlich gut, weil ich... Ist das jetzt wirklich innere Überzeugung oder hast du das so mit Eltern zu tun, die dir immer sagen, Junge, wie gut es dir geht, denk mal wir früher. Wir hatten praktisch nur kurze Hosen, mussten die Klamotten unserer großen Geschwister auftragen, Butter, ihr habt nur auf Marken. Wir haben uns mal gefreut, wenn ein trockener Brotkanten übrig blieb und wenn wir überhaupt einen Freund hatten. Ich hab... Also das ist meine Überzeugung, dass es mir ziemlich gut geht. Also. Aber was denkst du, wie viele Leuten von 100 geht es besser als dir? Sag mal, nur eine Zahl, ist ja nicht, ich bin ja hier nicht Nölle Neumann, ist ja jetzt keine repräsentative ZDF-Umfrage, sondern nur so deine Gefühle. Ja, keine Ahnung, 10. 10? Ja. Und 90 jetzt schlecht, aber 90 jetzt dann auch schlechter als dir? Ja, wahrscheinlich schon. Was ist denn da? Also, ich fühle mich, Was denkst du, was hätten 90 Leute deines Alters in Deutschland nicht, was du hast? Also die Chancen haben neu. Also nicht nur. Wieso hast du besonders viele Chancen? Na, also. Weil du aus Röbel kommst. Na gut. Okay, vielleicht bin ich gut, ich komme aus MV, habe ich vielleicht ein paar weniger Chancen. Nein, ich frage nur. Also vielleicht ist es doch ein bisschen kompliziert, also jetzt besonders die Fragestellung, die ich eigentlich habe. Ja, also. Und von daher muss ich dann immer nochmal nachfragen oder nacherklären. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, aber dieses ganze... Du bist du, jetzt stellen wir mal 100 Leute deines Alters irgendwie so nach einem Zufallsgenerator an deine Seite. Ja? Ja, aber... Du kannst dir die ankicken und checken, also, was denkst du, geht... Hallo, Kuttner. Ja? Also dieses ganze Demografische, weiß ich was, also das finde ich irgendwie, weiß ich, unpassend. Also... Wie unpassend? Na, mir geht's gut. Dir geht's gut? Ja, also... Das ist doch wunderbar. Also, naja, ich weiß nicht, also... So rein, so, also es war jetzt eher so sozialmäßig gemeint, ne? Sozusagen. Ja. Ja, aber weiß ich, irgendwie bin ich trotzdem dem emotionalen Siff verfallen, irgendwie gerade so ein bisschen. Was heißt dem emotionalen Siff verfallen? Ja, das ist so eine Art, weiß ich, Umschreibung für ein Gefühl, was ich irgendwie gerade habe, so ein bisschen. Dass du gerade so mäßig melancholisch, depressiv nicht gut drauf bist, ja, oder was? Also, nein, oh, nee, das ist. Also bei mir ist das so eine Mischung aus Freude und Zufriedensein, aber irgendwie doch nicht. Also das ist ganz krass. Also zum Beispiel, also musikalisch könnte man es jetzt eine Mischung aus Paint It Black von den Stones und, weiß nicht, Eric Clapton, Layla oder so. So ungefähr fühlt sich das an. Kannst du dir das vorstellen? Sag mal, du bist 17? Ja. Warum kommst du mir jetzt mit Eric Clapton und den Rolling Stones? Weil ich... in Eric Clapton habe ich mich letztes Silvester verliebt in dessen Musik. So. Und die Stones? Ja, eigentlich mag ich da nur diesen Song speziell sehr gerne. Magst du nur Paint It Black? Ich mag nur Paint It Black. Ah, ist das ärgerlich, weil ich habe nämlich eine wunderbare Fassung von Karel Gott von Paint It Black von den Rolling Stones. Die ist auch ziemlich gut. Aber die habe ich jetzt leider nicht dabei. Ansonsten hätte ich die jetzt natürlich voll um die Ohren hauen können. Weißt du dieses Gefühl, obwohl man sich, weiß ich, irgendwie trotzdem gut fühlt. Ach, du hast eigentlich das Gefühl, dass es dir grundsätzlich jetzt hier eigentlich gut, ja, aber irgendwie zieht irgendwie so ein schwarzer Faden sich durch deine Gemüt und du weißt nicht genau, woher der kommt, wohin der will. Na, doch eher schon, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie Radio raus. Sagen muss und so. Aber na, sag ruhig. Nee. Wieso? Aber, nee. Kannst du ruhig? Ja, kann ich ruhig, aber mache ich wohl eher nicht. Machst du nicht? Oder mach ich, vielleicht noch, aber. Aber warum nicht? Was hättest du denn jetzt für eine. Also, ich meine, ich will es dir nicht aus der Nase ziehen, aber was hättest du denn jetzt für eine Schwelle, das jetzt quasi hier so zu erzählen, dass auch andere das hören können? Oha. Also ich will ja nicht, dass du das erzählst, sondern ich will nur wissen, was es dir schwer macht, das zu erzählen. Und das wäre jetzt das Eigentliche, warte, wenn du was erzählen wolltest, oder? Okay, Jetzt erstmal einen Schnaps und eine kurze Entspannungsübung. Nee, oh, pass auf, ich habe doch letzte Woche Jule gegrüßt, oder? Also, du hast die Grüße, ich hab da nicht so drauf geachtet, ja? Toller Mensch und so weiter, ne? Ja. Und irgendwie, keine Ahnung. Oh Mensch, liebes Kummer. Naja, schon. Kann man schon ja sagen, wa? Oder? Klingt so. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin irgendwie total fertig. Oh Gott, warum denn? Was ist denn passiert jetzt in dieser Woche? Nein, nichts Schlimmes, aber ich weiß nicht, so. Wahrscheinlich erst. Als einer Woche nach Wiedersehen in den Ferien und ich weiß nicht. Wieso, was Wiedersehen? Na, Wiedersehen. Hast du nicht wiedergesehen oder hast du doch wiedergesehen? Würdest du sie gerne wiedersehen oder was? Ja, genau. Problem? Du würdest sie gerne wiedersehen. Ja. Und wo hast du sie gesehen? In den Ferien? Nein. In der Schule? Nein, ich habe sie auf einem Juso-Seminar getroffen. Ach so. Und von wo kommt sie oder dann ist weit weg? Torgelo, circa 3 Stunden. Ja, das aber da ist irgendwie, ja, und? Vielleicht habt ihr dann wenigstens irgendwie so Nummern oder irgendwas ausgetauscht? Ja, na klar. Ich meine. Hat Jule denn deinen Gruß gehört letzte Woche? Ja, sehr witzig. Nein, sie hat geschlafen, weil sie krank war. Ach so. Das war ein bisschen scheiße, aber. Ja. Ich glaube, die hat das, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht, glaube ich, so mitgekriegt. Also, das war jetzt sozusagen. Ach so. Quasi, ach, ich weiß nicht. Bert Holt? Ja. Ich glaube, es wäre ins Hut, wenn du ihr das sagen würdest. Ich kann es auch machen, wir können jemand anders dahin schicken. Ich kann es auch machen, wir können jemand anders dahin schicken, aber eigentlich finden Frauen natürlich schon ins Hut, wenn der entsprechende Mann sagt, was er von ihnen hält. Natürlich. Aber? Ran! Wow. Genau, wie Hector an die Buletten. Ja, auf alle Fälle. Oder? Na ja! Ich weiß nicht, wer, wenn nicht du, oder? Ja. Wenn dein starker Arm mit will, stehen alle Räder still. Also ich meine, das ist jetzt besonders eher Steinkohle, Bergbau, aber natürlich in gewisser Weise gilt für Liebesbeziehungen auch. Ja, ich hoffe, dass sie jetzt zugehört hat. Also. Oh, naja, das wäre die einfache Variante. Dann hat sie es mitgekriegt, meinst du? Dann musst du jetzt nicht selber anrufen und irgendwas sagen. Nein. Haha, was? Nein. Doch. So ist es. Nee. Dem wollte ich ja jetzt nicht aus dem Weg gehen. Ist ja Quatsch. Ach, wäre das schön, wenn die jetzt zuhören würde, oder? Auf alle Fälle. Ich hätte nämlich auch eine Spitzenmusik für sie und für dich und für euch quasi. Tatsächlich, guck mal. Ja, tatsächlich, natürlich. Und was wäre das dann? Soll ich mal andeuten unter deiner jetzt noch Anwesenheit? Ja. Das wäre zum Beispiel dieser Song hier und der knallt schon drin. Und der stimmt und der ist einfach. Der. Also, na, hör mal. Sie ist ein steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn, dann. Ein bisschen verdreht. Steiler Zahn, oder? Tatsächlich. Ich meine, natürlich, klar, das ist eine etwas andere Sprache, die junge Menschen vor 40 Jahren ungefähr gebraucht haben. Aber stimmt's, oder? Auf alle Fälle. Also. Naja, meinst du, dass Jule jetzt zuhört? Ja. Jule? Hallo, Jule? Könntest du nicht mal so freundlich sein und hier anrufen? Dann können wir vielleicht mal so, dass wir mal so ein paar Sachen praktisch klären können. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Jule, ich spiel's normal, dass du dir die Nummer aufschreiben kannst, aber Jule, du könntest doch anrufen, wenn du nicht anrufen willst. Zum Beispiel, du könntest anrufen und sagen, nee, in dem Fall möchte ich jetzt nicht anrufen, das ist mir praktisch zu privat. Das wär total nett von dir. Warte, oder? Ich rufe wär okay, die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt dein Telefon. Warte mal gleich. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Sie kann auch dich anrufen, sagst du? Ja. Naja, wobei, ich würde schon ganz gerne mal mit ihr reden. Ja. Ja. Gut, warte mal, jetzt will ich bloß mal hier kurz checken, ob jetzt hier Jule dabei ist. Zwei Versuche, würde ich sagen, okay? Ja. Ach, wen nehmen wir jetzt? Den allerletzten hier. Hallo, bist du Jule? Nee, Jule will ich nicht. Ach Mensch, das hört man aber, dass du nicht Jule bist. Ja. So, wenn alle, die jetzt nicht Jule sind, sollen wir auflegen und alle, die Jule sind, sollen wir anrufen. Bleibst du mal in der Leitung? Ich muss mal, ja? Ja, klar. Liebeskummer, Dienstleistungsservice praktisch. So, alle, die nicht Jule sind, legen jetzt mal auf und alle, die Jule sind, irgendwas stimmt hier nicht. Rufen jetzt. Hallo, du bist noch da, ja? Ja. Du musst eben bloß mal einen Moment warten, dann bist du aber dran, okay? Ja? Wie heißt du eigentlich? Ich bin da Breit. Breit. Breit? Ja. Breit. Naja, gut, warum nicht? Klar. Hallo, bist du Jule? Nee. Ach Mensch, jetzt hör doch mal auf. Aber dann ich war auch in der Leitung. Ja, dann kannst du aber vielleicht lange warten. Würdest du denn lange warten? Ja, klar. Na, dann warte mal. Okay, Berthold. Hm? Jule ziert sich ein bisschen. Ja, aber ich jetzt, weiß nicht, die ist vielleicht jetzt, auch ein bisschen... Genau, klar, warum nicht, Torgel und so. Dann kochen wir die jetzt erstmal weich mit so einem spitzen Song, oder? Ja. Und ich würde mich von dir verabschieden. Ja. Und du stehst aber ganz oben in der Skala des Wohlfühlens. Gibt höchstens 10 Leute von 100, denen es besser geht als dir. Wohlfühlens. Des Gutgehens. Ja. Okay. Berthold, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke, Kuttner.

das Mädchen, nimm sie dir. Nimm sie dir zur Frau. Bertolt. So, jetzt müssen wir ja weitermachen. Hallo? Hallo? Ja, wer seid denn ihr? Ich bin der Breit. Ja, ja, du bist Felix. Ja, Breit und Felix. Ja, richtig. So, Breit und Felix, wie alt seid denn ihr? Na ja, 25. 17. Oh. Guck mal, irgendwie wird's älter auch wieder, das Publikum. Vom Jahr waren die alle 16. Ich habe extra nicht jetzt angerufen, ein Jahr lang. Echt, du hast ein Jahr lang nicht angerufen? Ja. Mensch, Felix, du bist aber auch ausgesetzt. Da ist ja selten, dass man so sensible... Um die Zielgruppe zu verschieben. Super, Felix, ja. Das ist toll. Das ist hochverantwortungsvoll von dir, sehr schön. Ja. Da freue ich mich sehr darüber. Felix, du bist nämlich ein Schüler? Richtig. Was soll man sonst machen? Oder jetzt gewissermaßen in der intensiven Phase der Hartz-IV-Vorbereitung und... Ach, Quatsch und Breit? Karriere. Ja, ich bin in der Hartz-IV. Du bist Hartz-IV? Ja. Ah, siehst du, das ist genau der Stress. Ich wurde ja letzte Woche gebeten, hier ein paar Hartz-IV-Songs zu spielen. Hatte ich irgendwie nichts dabei. Aber heute habe ich mindestens zwei. Die muss ich ja auch noch spielen. Na, machen wir dann. Das ist schön, oder? Ja. Breit, warum denn? Weil du in der Schule nicht aufgepasst hast. Ich finde, die Sendung könnte jetzt auch mal richtig pädagogisch wertvoll sein, dass du jetzt vielleicht dem Felix nochmal erzählst, was aus ihm wird, wenn er sich in der Jugendzeit so verhält, wie du dich in der Jugendzeit verhalten hast, nämlich Hartz IV. Na, das bin ich ja nie in der Jugend geworden. Nee, aber bist du später geworden. Aber ja. weil du damals faul warst. Ja. Echt? Naja, klar. Hey, sag mal, ich versuche hier total sozial konservativ zu argumentieren, in der Hoffnung, Widerspruch zu ernten, aber nicht sofort Einverständnis da. Das kann man zugeben. Ja? Du warst total faul, hast dir keine Mühe gegeben. Was ist jetzt draus geworden? Hartz IV. Naja, aber hart arbeitend als Eurojob. Ein Eurojob? Ja, ne. Aha, was denn? Was machst du denn da? Na, Bäume schneiden. Bäume schneiden? Rasen mähen. Das ist doch, ja, aber ist es doof? Ist es schrecklich? Nee, um Gottes Willen. Rasenmähen? So richtig auf so einem fahrbaren Rasenmäher? No. Oh, geil, oder? Das ist doch super, oder? Auf jeden Fall. Also jetzt mal, ich hoffe, das klingt jetzt irgendwie nicht so arschlochmäßig, aber eigentlich finde ich das total toll, auf so einem Rasentrecker Rasen zu mähen. Da sind wir zwei, Mann. Obwohl, wie? Drei, ich kenn viele, die das wollen. Du kennst viele, die das wollen? Und ja. Du machst das? Ich mach das. Felix! Felix, schmeiß die Schule hin! Werder Hartz IV und Rasentreckerfahrer! Ey, guck mal, mehr ist nicht zu erreichen! Wir müssen ein Referat halten über Hartz IV-Versicherung und so. Und das ist voll perfekt in den letzten Wochen, dass du uns so voll vorbereitest für Sozialkunde und so. Also, echt super. Ja, das ist sowieso, das ist praktisch. Im Grunde kannst du sagen, diese Sendung ist jetzt gewissermaßen der verlängerte Arm des Brandenburger Bildungsministeriums eigentlich nur. Genau, ist Vorbereitung auf Referate, auf Hartz IV, auf das Leben, auf Hartz IV, hast, auf alles. Was du letzte Woche erzählt hast, das kam bei uns dann in der Unterrichtsstunde dran. Was habe ich denn letzte Woche erzählt? Na, mit den Verhältnissen an Amerika und so und mit den Versicherungen. Und das war ja auch sehr interessant. Ach so, echt? Diskutiert und so, ja. Mein lieber Scholli, na schau mal an. Das hat uns echt weitergeholfen, aber wir müssen ja das Referat halten. Und ja, so. Über Hartz IV. Ja, und da brauchen wir noch einen Hartz IV-Empfänger. Hier ist, ich hab ihn, hier, Breit, Olle Breit, wie heißt der, Breit? Ja. Du brauchst jetzt einen Hartz IV-Empfänger, Felix? Genau. Und der. Ist das nicht super? Dann machen wir hier richtig mit Medien und so, also... Breit, könntest du dir vorstellen, dass du mal mit deinem Rasentrecker in die Schule rinfährst und denen erklärst, wie Hartz IV ist? Genau. In die Grundschule, oder? Nein, Mensch, der ist 17. Der macht Abitur, der will später mal Bankkaufmann lernen. Richtig. Und dann richtig schön mit so gegelten, kurzgeschnittenem Haar, kleiner Ring im Ohr und einem ordentlichen Anzug steht er dann hinterm Schalter. Und sagt, ja, tut mir leid, Herr Breit, einen Kredit können Sie nicht kriegen mit Ihrem Rasentrecker. Haben Sie Immobilien? Nein, Immobilien habe ich nicht. Was haben Sie dann? Ja, ich habe die Arschkarte gezogen. Ja, das denke ich wohl auch. Die haben Sie wohl gezogen. Damit sind Sie nicht kreditwürdig. Aber ich habe den Rasentrecker. Du hast den Rasentrecker. Genau, so David Lynch-mäßig kann man damit durch Amerika fahren. Genau, mit meinem Häusel. Genau. Dann kann man da vielleicht was vereinbaren, wenn ich einen schicken Rasen habe. Stimmt, wenn du erstmal ordentlich deinen Job hast, einen Rasen. Dann kann er da mal rüberfahren. Genau, natürlich. Eine ukrainische Putzfrau. Oder? Irgend so ein blondes Busenmonster an deiner Seite. Richtig. Genau. Zwei debile, selbstgezeugte Kinder. Ach, macht man heute nicht mehr zwei adoptierte Kinder, oder? Ja, genau. Genau. Und dann über dein Riesenanwesen, das ist ja nicht in den Griff zu kriegen. Ja, alles da. Und dann wäre vielleicht ganz praktisch, wenn der schwarz arbeiten würde. Wäre für ihn, würde er mehr Geld kriegen und du für dich wäre gut, müsstest weniger zahlen, oder? Ja. Genau, jetzt sind wir wieder voll bei deinem Hartz-IV-Vortrag. Genau. Genau, was willst du jetzt mit Breit? Naja, wir brauchen halt noch jemanden, der da... Wir brauchen irgendwen, der uns was darüber erzählt, so, weil... Dass Hartz-IV total geil ist. Genau. Und dass er sich schon mit Hartz-5 freut und Hartz-6 kaum erwarten kann. Genau. Und dann würde sich der Lehrer bestimmt voll freuen und so und... Oh, und Breit, hättest du denn Lust, da mal in die Schule zu fahren mit deinem Rasentrecker? Ja, ich bin lieber der... Und da mal richtig, ey, Kids, kommt mal her, jetzt erzähle ich euch mal aus meinem Leben. Wow! Und dann kannst du die Hemdsärmel hochkrempeln und Narben zeigen zum Beispiel. Richtig. Oder dein Hemd hinten so hoch machen und sagen, kickt mal hier, Hartz-IV, oh, da war Prügelei um Job oder sowas. Oder um die ein bisschen zu beeindrucken, oder? Und da ging es eigentlich nur darum, wer darf die Mülleimer runterbringen. Und richtig ist eine Messerstecherei entbrannt und der hat mir sein Messer hinten drin gerammt, aber ich hab gewonnen und ich war dann der den Mülleimer runtertragen durfte. Oder? Also aber einfach zu zeigen, wie motiviert man ist als Hartz-IVler. Ja, motiviert muss man schon sein. Und halt genau, Breit, hast du denn ein paar Namen, ein paar ordentliche Namen, die du den Kindern da mal vorführen kannst? Narben, nee. Narben nicht? Naja, wovon rede ich die ganze Zeit? Rede ich von Sommersprossen oder was? Mann! Handschuhe? Na klar. Der war doch nicht auf dem Rücken. Was willst du mit Handschuhen auf dem Rücken? Nee, aber an die Hände. Sag mal, Breit. Ich krieg da keine Schläge. Breit, du hast aber überhaupt gar nicht aufgepasst in der Schule, oder? Wir verstehen uns ja praktisch kaum. Mensch! Da fehlte der Hartz-IV-Vortrag. Breit? Ja. Du fährst ja deinen Rasentrecker ohne Fahrerführerschein, nehme ich mal an, oder? Du hast doch immer Angst vor den Bullen, dass die dich auf dem Mittelstreifen, auf dem Rasen anhalten und kontrollieren. So, jetzt sagen Sie mal die Fahrzeugpapiere, bitte Hände auf den Lenker legen und Handschuhfach schön zulassen, oder? So ist es doch. Mein Traktor hat kein Handschuhfach, aber ich habe keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein? Nee. Da fährst du schwarz, dein Trecker da. Nee, der ist grün. Ja, das ist schon klar. Und du bist blau, oder, wenn du drauf sitzt? Immer. Mensch, rot ist die Farbe der Liebe. Und gewissermaßen die Fahne der Arbeiterklasse. Ja, und die Farbe des Arbeiters. Breit. Du musst ja mal schön eine rote Fahne auf den Trecker machen, um zu zeigen, dass es so nicht weitergeht, dass du die Verhältnisse irgendwie anklagst. So, sag mal, willst du nicht jetzt mal zu Felix in die Schule gehen? Ne, wo kommt der her? Wo kommst du her, Breit? Ich komme aus Sachsen. Aus Sachsen, echt? No. Nein, wirklich? Stimmt, jetzt wenn du ne sagst, dann klingt das schon verflucht sächsisch. Ja, tief sächsisch. Ach so, ne, das hilft jetzt nicht, Felix? Ja. Du kommst jetzt nicht aus Sachsen, oder? Nee, aber ich weiß ja nicht, wie schnell so ein Trecker fährt, also. Der hat schon ganz schön manchmal totale Karacho drauf. Naja, in Berlin ist in Berlin halt. Naja, gut, das wird nichts. Wollt ihr euch die Telefonnummern austauschen, dass er euch vielleicht nochmal, dass du dich ein bisschen. Dass du dich auf deinen Vortrag so vorbereiten, dass du so perfekt über Hartz-IV redest, dass du selber nicht mehr in der Gefahr später mal bist, Hartz-IV-Empfänger zu werden? Ich glaube, da hat der Breit gar keinen Bock drauf. Weiß ich nicht. Vielleicht würde der gerne auch mal ein bisschen... Breit? Ja. Würdest du jetzt telefonisch gerne mal ein bisschen rumprallen vor Felix? Na, prallen? Nein, nicht prallen. Nee, dem einfach mal richtig aus dem Nähkästchen des Arbeitsamtes quasi plaudern, Jobagentur ja, plaudern heißt es halt. Der soll sich überraschen lassen, das ist wirklich so. Wie soll sich überraschen lassen? Naja, so diese Zimmerchen und Nimmerchen. Du würdest ihm da jetzt nichts weiter erzählen wollen, nee, dass er einen kompetenten Vortrag halten kann? Wenn, dann wird in kaltes Wasser gesprungen. Bist du gemein, bist du fies, ey, echt. Nee, es ist so, jeder macht seine eigene Erfahrung. Das finde ich nicht schön. Breit, du bist richtig gemein. Ja, das macht das Abstumpfen auf dem Haupt. Ja, du bist gemein und abgestumpft. Oder? Aber ja. Felix, schreib mal mit. Hartz-IV macht gemein und abgestumpft. Kannst du gleich mal, dass du das gleich mal, dann kannst du gleich mal in der Schule sagen. Ja, ey, das bringe ich ein, auf jeden Fall. Oder bring das mal ein. Ja. Und dann könntest du nächste Woche wieder mal Bescheid sagen, könntest du vielleicht mich wieder lobpreisen hier in der Sendung und sagen, genau. Ey, du hast den Zensurendurchschnitt quasi wieder gerettet. Richtig. Ich denke mal, es wird auch richtig gut ankommen, so. Also, wie du jetzt einfach mal ran. Der Lehrer, dann sag ich, ich hab da angerufen. Sag mal, das ist ja noch, Hartz IV ist ja nicht alleine, oder? Hartz IV ist ja immer gruppenmäßig unterwegs. Ja. Breit. Ja. Was mault denn da im Hintergrund bei dir rum? Das kann ich dir zeigen. Pass mal auf. Hier ist der Beckrich. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen überfällig. Ich wollte praktisch nur wissen. Arbeit. Wie? Ja. Ja. Hier halt. Dann würde ich jetzt mal an der Stelle Schluss machen mit euch beiden. Einverstanden? Beten? Mit beiden, ja, mit Felix oder mit Rhein? Mit Rhein, ja. Felix und mit zweimal Hartz IV, quasi Hartz VIII. Naja, wir haben halt Zeit, ne? Deswegen sind wir ja da. Ja, wir haben auch Zeit. Stimmt. Wir brauchen Leute, die Zeit haben. Also ohne aber Breit, ich bin nun unglücklicherweise, höre ich der Werktier die Bevölkerung an. Ja. Verstehst du, Zeit? Ihr habt Zeit? Zeit ist Geld. Ja, dann jetzt euch doch total danke. Ja, wir haben morgen unseren Hartz IV-Feiertag. Ne? Was ist denn der Hartz IV-Feiertag? Ach so. Ja, Ende des Monats. Ah. Was heißt endet? Nee, Ende des Monats. Ach so, ich dachte, Hartz IV-Feiertag ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann freut man sich aufs Wochenende und dann ist Wochenende und dann fangen wieder 5 Feiertage an, oder? Wir feiern halt nur an dem Tag, weil danach gibt es nicht mehr so. Jetzt ist ja mit Rasentreckerfahren ist ja jetzt in der Jahreszeit ohne, oder? Ach, nee, wird Zeit, dass wieder Sommer kommt, oder? Es schneit ja auch. Schön, der Captain des Grünstreifens. Jungs, ich danke euch dreien, ja? Gut, na. Ja. Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Na, Kapielski spielen. Den Kapielski. Ach, Mann. Feiner Mann. Bring die mal Stripes einfach nochmal. Mann, ich bin ja so, so eine Schlampe. Ich wollte ihn ja jetzt immer mal eigentlich einladen. Den Kapielski. Das wäre natürlich super. Wäre eigentlich wahr, oder? Ich habe den mal echt vor einem Vierteljahr schon angerufen und mich dann aber wieder nicht wieder gemeldet bei ihm. Ach Gott. Ach, bin ich ein Arsch. Mann. Okay. Aber dann wollte ich noch sagen, Gregor soll sein Sportzeug morgen mitbringen. Genau, richtig. Ja. Nicht, dass er sich da wieder zum Olaf macht. Okay, tschüss ihr drei. Okay. Haut rein. Ciao. Tja, also der Kapielski, ja, der Kapielski. Der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch, ist das, ja? Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski, ja? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam. 70 97 330. So ein feiner Mensch ist das. Ja? Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch, ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Tja, also der Kapielski, ja, der Kapielski, der Kapielski, ja, der Kapielski, das, der Kapielski, ja, das ist, also der Kapielski, ja, das ist so ein feiner Mensch, ist das, ja, das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski, ja. Also der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch, ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. So ein feiner Mensch ist das. Ja? Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch, ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Nimm das Mädchen, nimm sie dir, nimm sie dir zur Frau. Denn sonst kommt ein anderer Mann, das weiß ich genau. Nimm das Mädchen, nimm sie dir, ehe es zu spät. weil ihr sonst ein anderer Mann gleich den Kopf verdreht. Sie ist so lieb, sie ist so gut, ja, sie ist so süß wie Schokolade. Sie passt zu dir und du zu ihr. Lass sie nichts gehen, das wär doch schade. Nimm das Mädchen, nimm sie dir, ehe es zu spät. Weil ihr sonst ein anderer Mann gleich den Kopf verdreht. Sie ist so lieb, sie ist so gut, sie ist so süß wie Schokolade. Sie passt zu dir und du zu ihr. Lass sie nicht gehen, das wär doch schade. Weil ihr sonst ein anderer Mann gleich den Kopf verdreht. Berthold. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, zwei Telefonnummern, entweder warte, hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder eben die hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo, wer bist denn du? Ich mach mal Radio leise. Ja, ja, oder ich rede einfach ein bisschen leiser. Guten Abend, wer bist denn du? Ja, ich bin die Doreen. Doreen? Ja. Ja, hallo Doreen. Hallo. Man fragt es Frau nicht, wie alt bist denn du? Ich bin noch vor 12. Wieso, was heißt denn, ist noch vor 12? Ja, ist noch vor 12. Da bin ich noch 21. Ach echt, du hast jetzt gleich Geburtstag? Na dann bald, ja. Ja, dann bald. Hm? Oh, soll ich vielleicht, da könnte man ja Geburtstagsmusikterror machen. Ja, dann, wenn es soweit ist, noch näher. Naja, um Mitternacht, ja, ist ja schon klar. Ja. Aber ich musste doch planen. Na, dann plane mal. Dann musst du das erst machen. Na, weiß ich jetzt aber jetzt was. Na, da hast du jetzt aber gleich Terror gemacht hier. Mann, da wirst du 22? Ja. Was heißt denn ja? Jetzt sagt es nicht so sorgenvoll. Die ersten Falten kommen oder was? Ja, das ist voll wahr. Wie bitte? Nee, noch nicht. Nicht, noch nicht. Gut, aber jetzt, ich muss jetzt irgendwie zu der eigentlichen Sendungsfrage, um die es heute geht. Hm, die dient ja jetzt gewissermaßen. Ja, hast du nicht eben gesagt, wart mal? Ich sag mal. Ach so, ich hab verstanden, wart mal und hab gleich gewartet. Du siehst, ich bin handzahm praktisch. Ist doch super, oder? Mhm. Gibt ja ganz wenig Männer, bei denen man sagen kann, wart mal und dann warten die. Na? Ziel erreicht, ja. Ja, muss ich gleich wieder nachfragen, ist es noch vor 12? Gut, schon. Doreen. Mhm. Sag mal, und da bist du echt Dienstag? Morgen hast du Geburtstag und da bist du jetzt ganz alleine? Ja. Und schleichst dich jetzt so in deinen Geburtstag rein? Ja, ist das schrecklich? Nee. Das Fenster steht weit offen und der Strick hängt schon da, wo früher die Lampe hing? Hey, hör mal auf. Und das Wasser ist eingelassen und der, wie heißt der, Föhn ist auch schon reingesteckt. Ist schon in die Wanne geworfen. Nee, ich habe mich heute für den Backofen entschieden. Ich gehe dann später in den Backofen. Oh, hör auf! Mensch, Doreen! Du hast angefangen. Na und? Nur weil ich scheiße rede, musst du ja nicht auch gleich scheiße reden. Ja, Ja. Reicht ja, wenn einer. Okay. Okay, Doreen. Ja. Aber hättest du nicht reinfeiern können und wollen vielleicht? Nee. Also wollen ja, klar, aber nicht können. Aber wieso nicht können? Weil ich morgen früh raus muss. Aber ich meine, jetzt ist es 11:30. Die hätten ja 11:55 kommen können und 11:50 gehen. Geschenke abliefern, anstoßen, umarmen, knutschen und dann ab nach Hause, musst morgen früh raus. Ja, das ist das Problem. Wer hätte denn kommen sollen? Na so, da weiß ich nicht. Kennst du ja keinen? Bist du ganz alleine? Na, das Problem ist, ich bin erst neu hier. Wo denn hier? Ich bin jetzt hier in der Nähe vom Spreewald. Ja. Und komme aber eigentlich aus Sachsen. Ja. Was man vielleicht ein bisschen hört. Naja, geht so, ja. Ja. Und ja. Ich habe aber das Glück, dass ich hier arbeiten kann. Aber ach so. Ich habe halt durch die Arbeit noch niemanden kennenlernen können, so privat. Wieso, was arbeitest du denn? Ich bin in der Ergotherapeutin in der Reha-Klinik. Ergotherapeutin in der Reha-Klinik? Ach. Ah. Da lernt man immer nur Leute kennen, die so krumm gehen und so, oder? Wenn sie überhaupt gehen können, ja. Wenn sie überhaupt gehen können. Und da sind schon die gehen können, sind schon quasi die Attraktiveren. Nee, also die meisten, momentan können alle gehen. Momentan können alle, aber erst seitdem du angefangen hast. Seitdem laufen die wieder wie die Wiesel. Oh, Schwester Doreen kommt. Puh, alle weg. Die nennen mich gar nicht Schwester, das machen sie ja bloß zu den Krankenschwestern. Also, naja, die nennen dich nicht Schwester, wenn du dabei bist. Wenn du nicht dabei bist, nennen die dich immer Schwester, Doreen. Vermutlich sogar. Ja, wegen des Respektes. Nee, die müssen ja nicht Schwester zu uns. Doreen, ja, bitte. Jetzt 100 Leute deines Alters, so zufällig ausgewählt. Hm. Was denkst du, wie viel von denen geht's besser als dir? Wie viel von denen geht's schlechter als dir? Nun, wenn die reif genug sind, um... Nee. Mach mal so einen Durchschnitt, so sagen wir, mach dir mal so eine Deutschlandkarte. Jetzt überleg mal so 121-Jährige. Ja, ich weiß ja, wie du das meinst. Ich habe vorhin schon zugehört. Ja. Aber wenn die Leute, die da auch die 100%, die wir da gesehen haben, oder die 100 Leute, wenn die reif genug sind, um zu sehen, was wirklich wichtig ist für ihn, damit es ihnen gut geht, dann würde ich sagen, gehöre ich. Aber warte mal, wie viel von 100 sind dann reif genug, das zu sehen? Na, das weiß ich ja nicht. Genau. Also da, von daher müsst du jetzt quasi so ins Schwarze schätzen, wo du dich in dieser Skala von 100 Leuten einsortieren wirst, wo du sagst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es denen besser geht als mir? Besser als mir gibt es vielleicht 20%. 20 von 100? 20 von 100, mhm. Und schlechter jetzt 80? 80 Leuten jetzt schlechter als dir, wenn man jetzt so statistisch 100, zumindest sehen 100 so. Junge Frauen deines Alters zusammen. Ja, zumindest sehen die das so. Mhm. Also mir fällt es auch manchmal schwer. Ich zähle mich manchmal wahrscheinlich auch zu den 80 Menschen da. Aber dann muss ich mir sagen, nein, du bist gesund. Naja, die 80 stufen sich ja auch nochmal ab. Also die mit den 20 Jans hinten möchte man ja überhaupt nicht tauschen, oder? Von daher, so Platz 60 ist ja auch noch prima wahrscheinlich. Ist ja immer noch überdurchschnittlich. Mhm, ist es. Unter 50 ist es kritisch, über 50 ist man schon auf der sicheren Seite und bei 80 geht es ja mehr glänzend im Grunde. Ja, eben. Dir geht's glänzend. Eigentlich ja. Mhm. Na, das ist doch toll. Mhm. Außerdem hast du morgen Geburtstag. Oder heute Nacht oder um Mitternacht. Das ist aber, wenn du jetzt mal sagen würdest, wie viele Leute würden sich denn so unter den ersten 20% selber einreihen? Der Glückliche? Ja. Also, weil ich staune, wir haben jetzt im Grunde erst 3 oder 4 Zahlen. Aber zwei oder dreimal wurde quasi gesagt, 20 Leuten geht's besser als mir und einer sagte so, ja, nur 10 Leuten geht's besser als mir. Mhm. Ich hätte das eher andersrum erwartet. Ja, dass sie sagen, irgendwie 60 Leuten geht's besser als mir und 40 geht's schlechter als mir oder 70 Leuten geht's besser als mir von 100. Ja, das Problem ist wirklich, wenn man nicht drüber nachdenkt, sagt man, mir geht's schlecht. Ja. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, geht's ihnen eigentlich wirklich gut. Weil man hat jeden Tag Essen. Man hat jeden Tag das Dach über dem Kopf, man kann über jede Nacht schlafen gehen in dem Bett. Man kann. Aber das gilt ja, sagen wir mal, jetzt für 98 von 100 in Deutschland. Ja, eben. Also naja, ich will das jetzt nicht mit Afrika vergleichen oder so. Aber wenn wir jetzt in Deutschland bleiben und sagen, wenn er jetzt irgendwie da 100 Frauen, dann genauso alt wie du, 100 Frauen zufällig ausgewählt, wie viel von denen jetzt schlechter als dir oder wie viel von denen jetzt besser als dir? Ne, du musst das so sehen, wenn dieses, vielleicht hat man einfach nur ein zwischenmenschliches Problem und dieses zwischenmenschliche Problem tut den schon so runterzerren, dass man sagt, mir geht's total scheiße, ich bin unglücklich. Ja. Und das sind wahrscheinlich ein Haufen Menschen dann. Und das sind dann wahrscheinlich dann schon über 90%, wo man sagt, die sind unglücklich. Insofern geht's dir gut, du fühlst dich gut, alles super. Nee, also was die zwischenmenschliche Geschichte angeht, geht's mir scheiße. Ach echt? Ja. Ach, und sind jetzt quasi fast zum Geburtstag? Ja. Oh. Da kann ich jetzt aber ohne machen, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Doreen! Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, gerne. Und wünsche dir noch eine schöne halbe Stunde als 21-Jährige. Genieß ja. Die Zeit. Du wirst nie wieder in deinem Leben 21 sein. Oh, jetzt Gott. Hast du noch eine halbe Stunde die Gelegenheit dazu, 21 zu sein. Koste das aus. Genieße das. Du bist jetzt ein Jahr lang 21 gewesen. Ein Jahr minus eine halbe Stunde und hast dir nie darüber Gedanken gemacht, wie toll es ist, 21 zu sein. Und dass du das nie wieder sein wirst. In einer halben Stunde bist du 22, in einem Jahr bist du 23, dann bist du 24, dann bist du 39, dann kommen die Falten, dann kommt die Gehhilfe und dann kommt der Totengräber. Und jetzt bist du noch 21. Ist das toll! Wow! Doreen! Dir geht's gut! Beneidenswert! Ah! Gott, das ist mir spindlich. Ja! Also insofern, genießt die halbe Stunde. Tschüss. Ja, danke. Tschüss, Doreen. So, wir müssen jetzt mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David, der jetzt hier eine furiose Irland-Reihe angefangen hat, langsam mal abspielen und danach gibt es dann noch einen Hartz IV. Dauert der echt so lange? Na, dann gibt's den danach. Jetzt erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung und dann kommt irgendwie Nachrichten und dann geht's weiter, okay? Und danach telefonieren wir dann. Jetzt, die jetzt anrufen, hat es nicht viel Sinn. Ihr könnt ja praktisch hier halbautomatischen Anruf. Ein halbautomatischer Anruf. Ist das alles wieder konfus hier? Dann 0331 Superstar. Zerplan, Pumor! 97330. Jetzt habe ich voll über die darüber gesprochen. Das ist natürlich Blödsinn. Ich wollte nur mal brüllen, weil es so schön. Zerplan, Pumor! Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 Superstar. 70 97 330. Genau, da könnt ihr jetzt praktisch alle anrufen. Bam bam, mon ça se passe, j'ai sûrement lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Nee, aber das machen wir jetzt nicht. Ist das gemein, oder? Machen wir dann hinterher. Aber jetzt erstmal der Zusammenschnitt von David. Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun zusammen mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, auf der Durchreise in irgendeiner Abfertigungshalle des Flughafens Paris-Charles de Gaulle. Wir haben keine Ahnung, wann unser Anschlussflug nach Dublin gehen soll und als wir im Gespräch auf in Irland möglicherweise benötigte Drogen kommen, droht ein kleines Missverständnis, die ansonsten gute Stimmung zu kippen. Was hast du denn gegen Biermann? Biermann finde ich deswegen doof, weil er Leute gut findet, die ich blöde finde, weil er Leute blöde findet, die ich gut finde und weil er in den letzten 15 Jahren bei allen wesentlichen politischen Fragen, bei welchem Krieg auch immer, irgendwie anderer Meinung war. So. Ach, du redest von Wolf Biermann. Ja. Also du hast ja aber auch... Also dir ist ja aber auch... Kein Wortspiel. Zu schäbig. Ja, also... Aber das gehört doch dazu. Das passiert doch immer irgendwann, oder? So aus Langeweile auf Reisen, oder was? Ja. Ja, kann schon sein. Jedenfalls ist die Sache mit den Drogen, also genau genommen mit dem Bier, in Irland eigentlich eine ziemlich interessante. Meinst du das jetzt politisch oder meinst du das wirtschaftlich? Ich würde sagen gesellschaftlich, weil das hat fast amerikanische Verhältnisse, würde ich sagen. Ach! Ja, man darf nämlich zum Beispiel nicht einfach mal so einen Kasten Bier auf der Straße trinken. Wieso? Da weiß ich gleich, welche dazustellen und ohne Flasche haben wollen, oder was meinst du? Nee, darf man einfach nicht. Darf man nicht? Nee, ist in der Öffentlichkeit verboten einfach. Darfst du nicht in der Öffentlichkeit einen Kasten Bier trinken? Nee, auf keinen Fall, wird richtig teuer sogar. Wieso denn das? Woher wissen das? Habe ich im Reisebüro gefragt. Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind ja echt amerikanische Verhältnisse. Ja, die ganzen irischen Ausländer. Da musst du dann auch immer warten. Und hilft dann, wenn man so eine Packpapiertüte um die Bierflasche hat? Ach so. Hättest du da mal gefragt. Ja, es wurde gesagt, dass Trinken allgemein im öffentlichen Raum verboten ist. Ah, die meinten schon Alkohol. Ja, nehme ich ja einfach mal an. Also ansonsten, diese unerträglichen Wassertrinker, die hopsen ja überall rum, oder? Ja, ja. Und die werden nicht abkassiert. Nee, verstehe ich zwar auch nicht, aber ist so, stimmt. Ja. Aber man könnte. Also ich habe in Berlin zum Beispiel mal Wodka aus Bierflaschen getrunken zur Tarnung. Mit Kumpels am Kotti. Ach so, dann hätte da. Ach, Bier. Hätte da Wodka aus Wasserflaschen trinken müssen. Meinst du wegen der Größe? Das sieht ja absolut peinlich aus. Ja. Peinlich, natürlich, klar. Peinlich. Ja, genau. Aber immerhin wieder eine Marktlücke, oder? Farbloses Bier in so Wolwig-Flaschen. Wobei die Iren haben ja schon ihren Cider. Was ist das da? So ein Apfelsekt quasi. Und der ist billiger als Bier und den gibt es vor allem in 1,5 Liter Pullen. Aha. Und wenn du das Etikett von der Flasche abmachst, dann könntest du auch denken, es ist Fassbrause oder Apfelschorle oder sowas. Das ist aber nicht so aufregend, oder? Sag mal, habe ich da nicht gerade deinen Namen gehört? Was? Ja, und nicht nur deinen. Wer war denn der andere? Ja, meiner, glaube ich. Ich meine, kennst du nicht diese Ansagen? Wo denn? Du meinst jetzt zum Beispiel den Hauptbahnhof, oder was? Hast du gehört? Na, ist doch wunderbar, was will man mehr? Ich hätte zum Beispiel gerne die Nummer des Fluges mitgekriegt, aber nein, du musstest ja unbedingt dazwischen quatschen. Es liegt an mir. Natürlich, wenn du dazwischen quatscht. Ich bereue schon, dich überhaupt mitgenommen zu haben. Richtig. Ja. Sag dir. Vielleicht soll ich besser gleich umkehren. Genau. Kannst du das Geld sparen, nach Hause fahren, ein bisschen Arte kicken, oder? Sur mon lit à bouffer salant en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Seul, comme un grand connard. Plastik Bertrand war das. Tommy Wasch. Ja. Sie sind mit Ihrem aktuellen Bühnenprogramm Steif on Stage im Februar und März in Berlin und Brandenburg unterwegs. Was können wir da als Zuschauer erwarten? Gut, folgender Plan. Wir präsentieren in diesem Winter eine bildgewaltige Multimedia-Show der Extraklasse. Unscharfe Dias, verwackelte Videos, Gedichte, die sie nicht reimen und Wortwitze ohne Worte. Und steht Ihnen noch jemand zur Seite? Ich werde dabei unterstützt durch die Big Band der Karl-Bonhoeffer-Klinik unter der Leitung von Jürgen Drews. Hinterlader reloaded. Natürlich darf auch meine künstlerische Nachgeburt nicht fehlen. Michi Balzer, das Rathenower Witzfaktotum, ergänzt das Programm kongenial mit seiner stinkblöden Art. Ja. Tommy Wasch. Jetzt wieder unterwegs in Berlin und Brandenburg. Alle Termine unter fritz.de. Fritz. Und das hört man. 23.38 Uhr, mein lieber Scholli. Info. Nachrichten. Nee, du. Gerald. Die von der Bundesregierung geplante Gesundheitsreform kann mit einer großen Mehrheit im Bundestag rechnen. Bei Probeabstimmungen in den Fraktionen von Union und SPD gab es nur wenige Gegenstimmen und Enthaltungen. Das Parlament wird am Freitag über das Vorhaben entscheiden. Zuvor hatten sich die Spitzen der Koalition noch auf weitere Änderungen am ursprünglichen Entwurf verständigt. So sollen die gesetzlichen Krankenkassen in den kommenden 2 Jahren jeweils 1 Milliarde Euro mehr vom Bund bekommen als bisher geplant. Die britische Regierung hat das nordirische Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 7. März angesetzt. Der britische Premierminister Blair und der irische Ministerpräsident Ahern erklärten nach einem Treffen in London, bis zum 26. März sollte in Belfast eine neue Regierungskoalition aus jeweils 2 Parteien, der Protestanten und der Katholiken, im Amt sein. Sollte keine Einigung zustande kommen, werde Nordirland endgültig wieder von London aus verwaltet. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wird erst am 12. Februar über die Schließung des Flughafens Tempelhof entscheiden. Gerichtspräsident Kipp sagt, es gebe noch weiteren Beratungsbedarf. Ursprünglich war das Urteil über die Klagen von 13 Fluggesellschaften gegen die für 2008 geplante Schließung schon heute erwartet worden. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen Bochum 0:0 unentschieden gespielt, Gladbach gegen Nürnberg ebenfalls 0:0, Stuttgart schlägt Bielefeld 3:2 und Wolfsburg gegen Frankfurt 2:2. Und bei der Handball-WM steht die deutsche Mannschaft nach einem 27:25 Sieg gegen Titelverteidiger Spanien im Halbfinale. Der deutsche Gegner im Halbfinale ist am Donnerstag Frankreich. Die Franzosen besiegten Kroatien mit 21:18. Im zweiten Halbfinale spielt Polen gegen Dänemark. Wetter. Die Nacht ist stark bewölkt, gelegentlich kann es etwas regnen. Dazu sinken die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad. Morgen viele Wolken und später von Norden her wieder Regen bei maximal 7 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, Stadtverkehr Berlin-Lichtenberg. Behinderung gibt es auf der Frankfurter Allee in Höhe der Lichtenberger Brücke. Hier sind Dreharbeiten im Gange, ansonsten gute Fahrt für euch. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt. Blue Moon. So, jetzt ist ja toll, ihr habt ja mal ein paar fitte Hörer. Letzte Woche bin ich an der Herausforderung, ordentliche Hartz-IV-Musik zu spielen, gescheitert. Und schwupp, schickt mir jemand einen wunderbaren Hartz-IV-Song, der Hartz-IV heißt, von Vicky Vomit stammt und den wir uns jetzt hier anhören können. Vicky Vomit, Hartz-IV. Hartz IV. ich alles geben. Für das bisschen Geld zum Leben. Um Gewinne zu erzielen. Nächte lang Gitarre spielen. Weil kriege ich wie eine fette Ratte. Dank Hartz IV. Vicky Moment, Hartz IV. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So ein bisschen zu sortierter zu machen. Was hier noch in der verbleibenden 1/4 Stunde passieren wird. Meine Frage an euch heute wäre, und ist ja immer ganz schön, wenn man es mit halbwegs vorbereiteten, nachgedacht habenden Anrufern zu tun hat. Stellt euch vor, 100 Leute eures Alters zufällig aus Deutschland zusammengetragen. Wie viel von denen ginge es besser, geht's besser? Vermutet ihr, wie viel von denen würdet ihr vermuten, geht es besser als euch? Wie viel von ihnen geht es schlechter als euch? Wer sich über die Frage Gedanken gemacht hat und darüber bereit wäre, sich zu unterhalten, der kann entweder hier Martin, anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Oder er wendet sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 7097330. So. Hallo, wer bist denn du? Ah, hier ist der Dennis. Mann, jetzt bin ich aber wieder weit von erschöpft. mein Lieber. Aber woran liegt's, weil ich so rumbrülle? Warum brüllst du? Ja, weiß ich auch nicht. Im Radio muss man ja eigentlich nicht brüllen. Im Radio kann man ja ganz leise reden und dann zieht man eben das Mikrofon höher und dann sagt man, hey, hallo Dennis, und kommt irgendwie bis nach Sachsen-Anhalt so, ja. Und wird so ja da vernommen, oder? Und ich brülle hier, wie wenn es darum ginge, jemanden über dem Hof zu erreichen. Dennis, von wo aus rufst du an? Ich ruf aus Berlin an. Aus Berlin, da macht er mal genauer. Genau. Berlin sind im Grunde eigentlich sowieso immer noch zwei Berlins und dann außerdem noch 15, 20 verschiedene Berlins, oder? Wie meinst du das jetzt? Meinst du die Bezirke? Ja, die Bezirke. Man kommt da immer nie raus. Von wo aus rufst du an, Dennis? Aus West-Berlin. Ja. Ja, die Mauer hat uns getrennt, die Mauer. Kennst du das? Nee, ich kenne nur Marmorstein und Eisenbrich. Marmorstein und Eisenbrich? Aber das andere, das kennst du nicht? Sag mal, ich hab das hier mal schon rauf und runter gedudelt. Und du kennst es nicht? Weil jetzt muss ich es mal kurz anspielen, damit wir uns überhaupt mal verständigen können, oder? Na gut, dann hauen wir rein. Oder? Hast du nichts dagegen? Hoffe ich. Mach du. Also, ey, jetzt mal jetzt ernst ehrlich, Dennis, die Arroganz habe ich, selbst wenn du was dagegen hättest, wäre mir irgendwie... Hä? Jetzt hör mal zu. Ja. Hörst du das? Hörst du? Das hört sich gut an. Ja, gleich. Aber jetzt auf den Text achten. Ost und West. Das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur na, zusammen so glücklich sein. Du und ich, Dennis, du und ich lebten in der Illusion. Eines Tages sind wir für immer vereint und jetzt ist es erreicht. Gebt sie frei. Habe ich so oft gefleht. Sagten nein. Weil in ihrer Welt ein Mensch nicht zählt. Doch ich finde zu dir, ich hol dich dort raus. Ich lasse dich nicht allein. Und jetzt kommt der Refrain. West-Berlin, die Mauer! Hat uns getrennt. Die Mauer! Gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Oh, Dennis! Hey, hey. Ist es nicht schön, jetzt sind wir aber vereint beide praktisch. Das ist gut, Alter. Dennis, das ist so toll. Jetzt sag doch mal genau, wie alt bist du? 21. Und jetzt sag mal Stadtbezirk. Das ist Steglitz-Lichterfelde. Steglitz-Lichterfelde. Ja. So, wann warst du das letzte Mal in einem anderen Stadtbezirk? Und zwar, und in welchem? In welchem Bezirk war ich als letztes, meinst du? Ja. War Charlottenburg. Charlottenburg. Mhm. Und dann noch ein anderer Stadtbezirk. Wann warst du in dem das letzte Mal? Wann warst du das letzte Mal in Charlottenburg? Charlottenburg, das ist jetzt ein Tag her. Zwei Tage, immerhin. Nein. Also jetzt sagen wir, die letzten zwei Tage bewegst du dich eigentlich nur in Steglitz-Lichterfelde und davor warst du dann mal in Charlottenburg. Ja, und wo warst du nochmal? Am Wochenende. Also richtig praktisch ein Ausflug, hast du gedacht, frag mal ganz woanders hin, mal richtig alle Fünfe gerade sein lassen, mal was anderes erleben, einen anderen Menschenschlag, fremde Länder, fremde Sitten, werk mal nach Charlottenburg fahren. So ungefähr, oder? Ja, sag einfach, ja, ich habe es jetzt irgendwie so effektvoll aufgebaut, dass es irgendwie das Beste wäre, wenn du das einfach ja sagen würdest. Ja, gut, dann so kann man sich das vorstellen. Ja. Okay, ja. Okay, und wann? Und wann warst du in einem anderen, noch in einem anderen Stadtbezirk? Wo waren das? Ich frag Sachen, ey, ich weiß noch nicht, was ich am Wochenende. Ja, musst du mal überlegen. Überleg doch mal. Wo warst du noch mal woanders? An einem anderen Irgend so ein Dorf um. Hier, aber noch in Berlin, aber ein Dorf weiter oben. Kaulsdorf. Nicht Kaulsdorf, nee. Aber wann warst du das letzte Mal in Köpenick? Köpenick? Boah, das ist schon lange her. Na sag mal ungefähr, warst du überhaupt schon mal in Köpenick? Ja, klar. Was heißt denn klar? Frag mich mal, wann ich das letzte Mal da war. Ja, wann warst du das letzte Mal? Weiß ich nicht, vor 8 Jahren. Ja, oder vor 6, weiß ich nicht. Naja, gut. Und wann warst du denn eigentlich, wann warst du schon mal was in Pankow? In Pankow? Ja. Ja, war ich auch, aber... Wann denn? Ja, Pankow war ich dieses Wochenende jetzt. Ich denke, da warst du in Charlottenburg. Allee ist Pankow. Nee, Schönhauser Allee ist Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg noch? Stimmt, ja hast du recht. Ja, genau. Aber wann warst du das letzte Mal in Pankow? Pankow ist auch, das ist genauso lange her wie Köpenick, glaube ich. Auch ewig her. Auch ewig und, her. Und wann warst du das letzte Mal in Reinickendorf? Da war ich, glaube ich. Oder, ich weiß ja nicht, wo Reinickendorf überhaupt genau liegt. Weißt du ja nicht. Weißt du nicht? Ich weiß so ungefähr, aber... Ja, und wann warst du das letzte Mal in Dahlem eigentlich? Dahlem? Oh. Dahlem. Das fährst du mit Bus auch hin, oder? Ja, weiß ich nicht. Da kommen wir wahrscheinlich auch mit der S-Bahn hin, möglicherweise. Ja, wahrscheinlich nur zu Fuß und mit dem Auto. Also gibt sicher wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, mal nach Dahlem zu kommen. Aber wahrscheinlich warst du überhaupt in deinen 21 Lebensjahren, warst du wahrscheinlich noch ja in Dahlem. Ja, nicht, dass ich mich erinnern kann. Siehst du nicht, deswegen habe ich nur gesagt, dass es nicht nur Berlin reicht eigentlich nicht, sondern man muss es eigentlich relativ konkret machen und letztlich kommt man aus dem Kaff, wo man da gerade lebt, nicht raus. Und da ist dann Steglitz-Reinickendorf ungefähr wie Doberloch-Kirchhain. Ja, im Endeffekt sind die Bezirke ja nicht andere als Dörfer, ne? Genau, das wollte ich doch sagen. Und wir sind dann irgendwie so dorfmäßig strukturiert, dass man schon eine Hemmung hat in so ein anderes fremdes Dorf, wo man jetzt nicht genau weiß, wie da die Spielregeln sind, ob man sich mit denen überhaupt noch verständigen kann, ob die nicht vielleicht schon eine andere Sprache sprechen, ob das nicht der französische Sektor ist zum Beispiel. Ja, vor allen Dingen, man fühlt sich auch befremdet, ne? Kann das nicht helfen? Ja, natürlich, klar. Die Leute meiden einen, die wechseln die Straßenseite, die sehen, ey, da kommt da wieder einer aus Steglitz, Lichterfelde. Puhu, wie sieht der denn aus? Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Der nimmt uns unsere Frauen und unsere Arbeit weg. Aber das sehen sie ja nicht gleich, wo ich komme. Naja, das sieht aber, jetzt wollen wir uns mal nicht vormachen. Gerade dem Steglitzer sieht man schon an, woher der kommt. Woran? An so einer bestimmten Steglitzhaftigkeit, die alle Steglitz-Lichterfelder ausstrahlen irgendwie. Das ist ganz schwer festzumachen. So ein bisschen Schuhwerk, ein bisschen seltsame Frisuren, ein bisschen so Strickjacken, die aus der Mode sind. So verschiedene Geschichten. Naja, das ist, glaube ich, veraltmodet. Mit den Strickjacken. Ja, deswegen, genau. Und daran erkennt man dann die Steglitzer. Habe ich auch noch nie gehört. Ja. Hast du noch nicht gehört? Nee. Naja, weil du aus Steglitz kommst, da fällt es nicht auf. Da ist es Normalität praktisch. Aber außerhalb von Steglitz stehen die natürlich irgendwie alle da, die Restberliner, aber eben auch Brandenburger und andere, und kicken und sagen, ach, kick an den Steglitzer. gleich erkannt an seiner spezifischen Steglitzhaftigkeit. Ach so. Ja, ist dir noch nicht aufgefallen, wa? Nee, ist ja noch nicht, wenn du jetzt mal in einen anderen Stadtbezirk, dass die Leute dich so ein bisschen misstrauisch beugen, oder nicht? Also, hast du oder nicht gemerkt, dass sie so kicken? Sag mal, was sind das für einer? Da kommen mir in Steglitz aber auch oft hier noch vor. Ich glaube, das liegt einfach an den Leuten. Ja, das sind dann aber vielleicht, die dich dann so ankicken, die kommen aus anderen Stadtbezirken. Die sind dann am Wochenende mal nach Steglitz gefahren, um mal Steglitzer zu sehen. Ach so, ja. Und dann beäugen die natürlich, wenn du dann ist es natürlich am Wochenende überschwemmt anderen Stadtbezirkstouristen. Und die beäugen dich dann, weil die natürlich mal Eingeborene sehen wollen. Der Steglitzer quasi in seiner natürlichen Umgebung. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Gut. Auf den Kopf gefallen bin, kenne ich. Stimmt, daran erkennt man den Steglitzer praktisch auch, dass er nicht auf den Kopf gefallen ist. Wir sitzen mal mit dem Arsch als erstes. Dennis! Was? Wie bitte? Wir sitzen mit dem Arsch mal als erstes auf dem Boden. Nochmal, habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Ich meinte, wir sitzen mit dem Arsch mal als erstes auf dem Boden. Ach so, ja, na, das ist schön. Daran erkennt man den, wie gesagt, den Steglitzer. Dennis, ja, 100 Leute deines 21-jährigen Alters. Gleich in 5 Minuten hat ja die Dings da Geburtstag. Wie hieß sie denn? Ich hab's schon wieder vergessen. Doreen. Doreen, ja. Mhm. Doreen, sag mal, der müssen wir aber eine schöne Musik spielen, wa? Was hast du denn da für sie auf dem Lager? Ja, weiß ich auch nicht. Ach doch, ich habe. Ach. 2 Apfelsinen im Haar und an den Hüften Bananen. Aber das zum Geburtstag? Das bringt nichts, meinst du? Das bringt. Das zum Geburtstag? Naja, sag mal. Die schenken Gaul, kickt man ins Maul. Naja, aber. Dennis, 100 Leute deines Alters so zufällig ausgewählt. Zufällig, also ja, nicht irgendwie mit gleich. Nee, einfach so, dass man sagen kann, wahrscheinlich statistisch irgendwie halbwegs repräsentativ. Nicht präsentativ. Du denkst gleich wieder an was anderes. Repräsentativ. Was denkst du, wie viel von denen würde besser gehen als dir? Wie viel von denen würde schlechter gehen? Ich würde sagen, kommt immer drauf an, erstmal sowieso, wie sie das selber sehen, ja? Aber ich denke so. Naja, nee, wie du es siehst. Von 100 Leuten geht's wie vielen besser? Also, ich meine, du musst dir auch vorstellen, gibt ja irgendwie wahrscheinlich Leute, die kommen dann, sagen wir mal so, Papa ist Bankdirektor und zum 16. Geburtstag haben sie erstmal eine schöne, fette Motorrad geschenkt gekriegt und als sie 18 geworden sind, stand dann ein Porsche Cabrio vor der Tür und am Wochenende fliegen die dann eben immer mal nach London zum Shoppen und so. Ich würde sagen, so. Wo man jetzt auch nicht weiß, ob die glücklicher sind oder unglücklicher, aber man könnte auf jeden Fall so abstrakt sagen, denen geht's vielleicht besser. Aber wie sind auch nicht? Vielleicht materiell hergesehen, ja. Materiell, genau. Aber das ist vielleicht gar nicht das Entscheidende, oder? Ja, das ist nicht wirklich das Entscheidende. Das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Genau. Von daher, wo würdest du dich jetzt mal auf so einer Glücklichkeits-Zufriedenheitsskala von 1 bis 100 so einsortieren? Ich würde sagen, höchstens 37 Leute sind mehr glücklich. 37 Leute. Oh. Aber da bist du heute jetzt im Grunde der Pessimist. Weil vorhin war jemand, der hat gesagt, 10 Leute, 10 Leute, ja, das hat die andere 20 Leute. Und du würdest jetzt aber... Da bist du wahrscheinlich, vielleicht bist du ja nicht Pessimist, sondern Realist. Realist 37. Ja. Was haben denn die 37, was dir fehlt, was du jetzt nicht hättest? Zum Beispiel eine Freundin. Eine Freundin? Ja, eine Freundin. Das ist die ist natürlich, du denkst schon, dass, sagen wir mal, von 100 Leuten auf jeden Fall ein Drittel eine Freundin hat. Das auf jeden Fall, ja. Ja, und du würdest, sagen wir mal, die anderen, die jetzt hinter dir sind, denen es schlechter geht als dir, die haben erst, du hast keine Freundin, aber die haben ja keine Freundin. Oder? Ja, oder eben halt, funktioniert mit den beiden nicht zusammen, kannst du halt auch vergessen. Stimmt. Macht doch keinen Spaß. Stimmt. Also ich meine, du bist 21, aber du hattest schon mal eine Freundin. Ja, klar. Ja. Und wie war es da so? Aber naja, eigentlich okay, eigentlich. Eigentlich okay, und dann hat es aber irgendwann mal nicht mehr so richtig funktioniert. Würde ich mal vermuten. Ja, sie ist hinter meinem Rücken fremdgegangen. Ach so. Und da war dann auch gleich. Ja, nicht gleich. Irgendwie. Definitiv. War schon irgendwie klar. Geht nicht. War erstmal aus dann. Ja. Dann war so ein bisschen Pause dazwischen. Man hat sich zwar trotzdem auch gesehen, mal telefoniert. Aber sonst nichts weiteres. Also nichts Weltliches oder so. Nach einiger Zeit ist dann, ja, sind wir wieder zusammengekommen. Wieder auseinander, wieder zusammen, auseinander. Also immer hin und her so. Das hat mich aber so angekotzt. Oft mit jemandem drüber gesprochen, mit Freunden und so, und die haben mir immer geraten, lasst sein, und jetzt habe ich selber ihn gesehen, hat keinen Sinn. Die hat mittlerweile auch einen anderen Freund schon seit über 2 Jahren. Sie? Sie, ja. Auch komischerweise jemanden, den ich kenne, also immer meistens hat sie mich betrogen mit jemandem, den ich selber kenne, also der aus meinem Bekanntenkreis war. Ach, das ist ja schon ziemlich doof, oder? Das ist auf jeden Fall schon recht mies, würde ich sagen. Okay, die 37 vor dir haben eine Freundin. Was ist denn jetzt los? Ist es deine Freundin, die da anruft? Hallo? Dennis? Weg ist er? Kann man nichts machen. Jetzt wird natürlich interessant geworden, aber jetzt hat auch Doreen Geburtstag. Jetzt habe ich doch noch halbwegs eine Musik gefunden. Doreen, bin mir jetzt nicht sicher. Ach, Doreen, Happy Birthday, okay? Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen, mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab. Wandern. hat sie so gemacht. Happy Birthday, Barbara Thaler in Baditz mit Gute Nacht aus der Winterreise von Franz Schubert. Wir machen jetzt weiter mit dem Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Ihr wisst ja, ihr ruft hier an. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Was für eine bezaubernde Stimme. Quatsch, dann da aufs Band, dann schneidet David das zusammen und dann kommt ungefähr das hier raus. Mir steht's bis zum Hals. Dabei bin ich doch so eine frohe Natur. Das Fräulein, der Blick galt mir. Doch mir steht's bis zum Hals nur. Und da waren es der Fräulein vier. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Jedem Menschen ist natürlich der Selbsterhaltungstrieb angeboren. Das ist ganz klar. Und für die Kapitalisten ist das kein Problem, den Selbsterhaltungstrieb zum Primitivegoismus anzustacheln. Das höchste Ideal des Kapitalismus, das lautet doch, bereiche dich auf Kosten anderer. Das ist ganz und gar auf diesen Egoismus aufgebaut und funktioniert eben auch damit. Nach mir die Sintflut. Nach mir die Trockenstöppel, nach mir die Eiszeit, nach mir die Klimakatastrophe. So sind die meisten Menschen primitiv egoistisch bis zum geht nicht mehr. Was tun wir, damit die Menschheit nicht zugrunde geht, damit die ganze Welt nicht an diesem abscheulichen primitiv Egoismus zugrunde geht? Die meisten Leute haben es immer noch nicht begriffen, es geht ums Überleben. Die Klimakatastrophe, die hatte erst angefangen. Ich muss noch einmal daran erinnern, dass britische Wissenschaftler berechnet haben, dass die Gesamtkosten der Klimakatastrophe, dass das teurer sein wird als alle beide Weltkriege. Die Eisbären werden aussterben in Sibirien und in Alaska und im Norden Kanadas. Da werden die Häuser, die Opalbauten auf den Postboden aufgesetzt werden, die werden im Schlamm verdinken, wenn der Dauerfrostboden auftaut. Vielleicht verschwindet auch Holland im Meer. Wenn der Wasserspiegel immer weiter steigt, dann wird das Meer unter den Deichen drunter wegdringen als Grundwasser und auf einmal haben die Holländer nur noch die Lebende im Meer. Wo sollen wir denn alle hin? Und die Bewohner der Malediven und der Lakadiven, die sind sowieso schon abgeschrieben. Wenn das Meer steigt, dann wird sich ja das Korallenriff nicht anheben. Also werden auch die kurz bevor sie im Meer absaufen, ja, aber wo sollen die denn hin? Also die Mehrheit aller Menschen tut alles, um unsere Welt unbewohnbar zu machen. Da ist der Egoismus schon gar kein Ausdruck mehr. Es ist ein Gemisch aus Verbrechen und Wahnsinn. Ich habe mir schon manches Mal den Gedanken gemacht, wären doch unsere Vorfahren lieber Affen geblieben und wären im Urwald geblieben, dann wäre der Welt sehr, sehr viel erspart geblieben. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich im Hort. Wie Mutti sorgt die Hornerin für alle Kinder dort. Sie hilft uns bei der Schularbeit, wir lernen viel dabei. Dann spielen wir und singen auch und basteln. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Nimm das Mädchen, nimm sie dir. Nimm sie dir zur Frau. Berthold? Denn sonst kommt ein anderer Mann. Das weiß ich genau. Berthold? Nimm das Mädchen, nimm sie dir. Ehe es zu spät. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, wir telefonieren ja jetzt noch eine knappe Stunde ein bisschen rum. Hallo, wer bist du? Hallo, hallo, hallo, was ist jetzt los? Hallo, hallo. Hallo? Hallo. Oh mein Gott. Na, das ist ja nun toll, oder? Ruft sie an und meldet sich dann doch und sagt dann, oh Gott, und meldet sich irgendwie definitiv nicht weiter. Warte, zu Wort. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt dein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt die. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo. Oh, sag mal, Kinder, was ist mit euch los? Hallo, wer ist denn da? Hallo. Kuttner. Ja. Ich bin's wieder, Dennis. Dennis, was ist los? Ja, der Strom war alle. Ich musste das Telefon wohl wechseln. Aber Dennis. Ach so, nee, jetzt wollte ich ja, genau, eins wollte ich von dir wissen. Ja. Was hast du denn, was die anderen, denen es schlechter als dir geht, nicht haben? Du hast gesagt, die 37, denen es besser geht, die haben sich mit Sicherheit eine Freundin. Was haben die anderen nicht? Ich denke zum Beispiel eine Schule. Also haben ihre Schule zu Ende gemacht. Haben ihre Schule nicht zu Ende gemacht? Oder haben wenigstens irgendwie eine Nein, Idee, jetzt reden wir ja von denen, denen es schlechter geht als so. Dir. Du hast ja gesagt, denen, denen es besser geht als dir, die haben eine Freundin. Ja, die haben eine Freundin auf jeden Fall. Genau. Ja, und aber denen, denen es schlechter geht als dir, was haben die denn nicht, was du aber hast? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke vor allen Dingen vielleicht nicht mein Selbstvertrauen da und sie, keine Ahnung. Dein was? Mein eigenes Selbstvertrauen, würde ich sagen. Haben die nicht? Haben die nicht, ja. Ach, Selbstvertrauen hast du aber. Selbstvertrauen brauche ich auch. Gewissermaßen definitiv mehr Selbstvertrauen als Freundin. Ja. Naja, gerade weil. Und wenn du tauschen könntest, würdest du tauschen? Ein bisschen Selbstvertrauen verlieren, ein bisschen mehr Freundinnen gewinnen? Ja, aber was soll ich dann mit ihr, wenn ich dann mich da nicht durchsetzen kann? Das ist doch das Problem. Ach, durchsetzen? Da hast du jetzt aber doch eher so eine macho-mäßigen Blick von dir. Nein, jetzt nicht so übertrieben, aber. Das Mädchen, nimm die dir zur Frau. Oh Gott, ist das abgrundtief zynisch und menschenverachtend, oder? Dennis! Ja. So, was haben die anderen? Ja, achso, dein Selbstvertrauen. Okay, dann ist die Frage geklärt, dann würde ich mal versuchen, andere zu Wort kommen zu lassen, okay? Kannst du machen, kann ich noch jemanden grüßen? Wenn es jetzt eine potenzielle Freundin wäre, würde ich sagen, ja. Aber du willst jetzt irgendeinen Kumpel grüßen, den du morgen sowieso wahrscheinlich in Lichter, in Dingschen, Lichterfelde, Steglitz siehst. Die definitiv werde ich morgen nicht treffen, weil die nicht hier in Berlin sind, deswegen. Ach so, ne? Aber dann hören die jetzt zu? Ja, ich denke mal hundertprozentig hören die zu. Von wo denn? Von wo aus denn? Plötzensee. Plötzensee? Ja. Aus dem Knast oder was? Aus dem Knast, genau. Echt? Ja. Oh Mann, Knackis. Kommt da mal raus da. Komm ins offene, Freund. Jo, also. Naja, dann grüßen wir mal die. Bist du selber auch so halb knacki? Quasi knacki? Ja, sagen wir zu, ich hab mal gesessen, ja. Aber jetzt stehst du wieder. Jetzt steh ich wieder. Ja, das ist so schön. Na, dann grüßen wir alle, die noch sitzen, oder? Ja, klar. Okay, tschüss, Dennis. Okay. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Dann grüßen wir alle, die noch sitzen, oder? Sag mal, ja, wer ist denn da? Na, ich höre mich doch da. Da bist du ja und ich. Wie geht's euch beiden denn? Was denn Was hältst du mit dem? Verstehe ich auch nicht. Ich höre mich da im Hintergrund. Ja, siehst du, genau, das habe ich doch eben gesagt. Sag mal, wir sind hier in der Zeitschleife. Um Gottes Willen, ist das schrecklich, oder? Das ist absoluter Science-Fiction-Roman, in dem wir uns hier bewegen. Jetzt sei mal ganz ruhig, jetzt kannst du dich mal lachen hören. Und du wirst erschrecken, sei dir sicher. Jetzt sei mal ganz ruhig, jetzt kannst du dich mal lachen hören. Ich bin mir sicher, ja. Beschissenes Lachen, nee. Klingt nicht gut. Sag mal, du bist aber irgendwie extrem raffiniert, oder? Absolut. Im Grunde müssen wir jetzt ja nichts mehr machen. Wir können uns jetzt zurücklehnen, immer mal lustige Geräusche machen. Und einfach anhören. Wie geht's dir das? Erzähl mal. Ja, frag mich nicht. Ich weiß nicht, du machst es doch. Wieso bist du schneller als ich? Das verstehe ich nicht. Naja, das ist nur keine Kunst, dass ich schneller bin als du. Also das wundert mich nicht. Wieso bist du so langsam? Nee, ich bin nicht langsam. Sag mal, neigst du zu Selbstgesprächen? Du Arschloch. Wieso denn? Klingt so, jetzt hör dir das selber an. Und dann sag nicht nochmal, du Arschloch. Außerdem wirst du gleich nochmal sagen, du Arschloch. Nee, das finde ich nicht schön. Nicht. Das ist ein Jugendsender. Was? Scheiße, Moment mal. Ich muss es ausmachen. Nein, lass doch an. Oh, das war doch so toll. Na, worauf soll ich hier jetzt antworten? Darauf? Na, weiß ich auch nicht. Vielleicht. Nee. Gibt es da eine Frage, von der du dir wünschen würdest, dass die dir mal jemand stellt? Mach mal lauter. Warte, nee. Doch, mach doch mal lauter, dann wird's besser. Du meinst eine Frage, die ich mir wünschen würde? Ja. Die mir mal jemand stellt. Ja, dass dir jemand stellt, die du auch gut beantworten könntest. Ja, die ich beantworten könnte. Ja, naja, die man dir stellt. Die man. Zum Beispiel, ich würde mir immer freuen, wenn man wenn man mich fragen würde, sag mal, wie lautet denn eigentlich Pi? Und dann könnte ich sagen, 3,14159 zum Beispiel. Würde ich mich total freuen. Also mir stellt nie jemand die Frage, aber ich habe quasi die Antwort parat und das wäre toll. Und ich warte eigentlich immer darauf, einen Menschen zu treffen, der mir die Frage stellt, die ihm dann so wie aus der Pistole geschossen beantworten kann. So was muss es doch bei dir auch geben. Warum geht es dir im Moment gut? So, die Frage wirst du gleich hören und du kannst sie dann auch gleich beantworten. Ich halte mich da raus. Aber ich will doch irgendwie eine. Die Frage wurde eben gestellt. Ja. Kannst du die jetzt bitte mal beantworten? Nee, ich kann doch nicht meine eigene Frage beantworten, das ist doch sehr der Schwachsinn. Kannst du jetzt bitte mal beantworten? Ich will doch irgendwie eine Frage wissen, die mir jemand beantworten kann. Nee. Aber holla! Singst du gerne? Aber es ist die einmalige Gelegenheit. Also ja, du weißt ja zum Beispiel, nein, es gibt ja so Klaviervirtuosen, die haben immer zwei Hände. Also, aber jeder Traum eines zweihändigen Klaviervirtuosen wäre doch, ein vierhändiges Stück alleine zu spielen. Aber sicher. Verstehst du? Und jeder Traum eines, wie du, finde ich, mit einer total tollen Stimme ausgestatteten musikalischen jungen Mädchens wäre doch, einen Kanon zu singen. Und jetzt hast du quasi die Gelegenheit, einen Kanon zu singen. Du musst jetzt praktisch bloß anfangen. C-A-F-F-E-E. Moment. Und dann könntest du quasi einsetzen und mit dir selbst einen Kanon singen. Ist das nicht toll? Ja. Mach doch mal. Das klingt total schön. Ja, mach doch mal. Ich kann nicht Kannst du irgendeinen Kanon? Das klingt aber so. Singen. Das klingt aber doch so. Ich kann noch nicht singen, überhaupt nicht. Ich kann ganz schlecht singen. Na, dann wenigstens ein Sprechchor. Ja. Haut dem Springer auf die Finger oder... Ho Chi Minh oder die Mauer muss weg oder wir sind das Volk oder Mr. Gorbatschow, tear this wall down oder ich bin ein Berliner oder irgendwie sowas. Das könntest du jetzt quasi chorisch vortragen. Ich bin ein Berliner. Genau, und jetzt musst du warten, bis du normal kommst und dann gleich mitsprechen. Okay. Das muss ich am Laut machen. Scheiße, zu spät. Jetzt quatsch mal nicht dazwischen, sonst verpassen wir das wieder. Sag mal nochmal ganz laut, ich bin ein Berliner und dann kannst du nachher nochmal chorisch mitsprechen. Okay. Ich bin ein Berliner. Sag mal nochmal ganz laut, ich bin ein Berliner und dann kannst du nachher nochmal chorisch mitsprechen. Okay. Ich bin ein Berliner! Scheiße. Und jetzt sage ich gleich, naja, aber jetzt sagen es ja gleich zwei und jetzt... Oh. Das geht nicht. Pass auf gleich. Ich bin ein Berliner! Das war super amerikanisch, oder? Du kannst es jetzt aber nochmal korrigieren. Ich hab wirklich amerikanisch hinbekommen. Oder? Oh, geil. Ja, nicht geil, sondern versaut. Wer bist denn du? Was? Wie heißt denn du? Sag mal, das ist halb eins. Ich gebe mich hier mit wildfremden Frauen ab. Wie bitte? Ich bin die Tante. Die Tante? Ja, ich bin die Tante. Ja, kannst mich Onkel nennen. Wiesig. Woher weißt du denn? Hat sie rumgesprochen oder was? Nein. Ja. Du wärst die Erste, die mich Onkel nennen. Würde ich aber gerne, ja. Würdest du mich gerne Onkel nennen? Ja, total gerne. Wieso ein Ditte? Was ist denn daran so toll? Na, ich finde das schön, irgendwie so einen schönen Onkel zu haben, ja. Was heißt hier schönen Onkel? Na, jetzt halt das schon hier. Ja, lass doch an. Wie hast du denn das überhaupt gemacht? Von wo aus rufst du an? Ja, das hast du doch gemacht. Sag mal, bewusstlose, kichernde Frauen, ey. Echt. Wenn einem was auf den Keks geht, dann ist es genau das. Oh, ist das schön. Was? Was denn? Ja, weiß ich auch nicht. Sag mal, du hast echt mit diesen Nachwehen jetzt hier eigentlich gut, wa? Wir können jetzt irgendwie noch eine Weile quatschen, dann ist das Gespräch zu Ende und dann kannst du dir aber noch eine Viertelstunde zuhören. Nee, kann ich mir nicht. Wieso denn nicht? Natürlich, genauso funktioniert das doch. Sag, versuch nochmal was Kluges zu sagen, dass du mal einen guten Eindruck von dir im Radio gewinnst. Na, sag mal was Kluges. Hola, Chico. Ja, da wird's eng, oder? Ja. So auf die Schnelle müssen schon, ja. Quittet est timeo oder naus et dona ferentes. Mhm. Ich meine, das ist jetzt nicht besonders klug, aber wie ist Lateinisch gewesen? Latein? Nee, Latein habe ich nie gehabt. Nee, aber... gar nicht. Das ist nur einfach so ein Satz, so angeberlmäßig. Ach so. Weil man ist ja klar, ey, mit Latein, ey, da beeindruckst du total Frauen. Oder? Du warst ja jetzt gleich wieder komplett... total platt. Aber womit kann man denn Männer beeindrucken? Ich meine. Mit Latein. Hat es ja leider nicht. Nee, ja, scheiße, wa? Schön französisch. Mit Französisch? Ja, na klar. Meinst du echt? Na, Französisch. Von Sartre. Von Sartre? Irgendwie. Hoi, hoi, hoi. Na klar. Jetzt hau die junge Dame aber auf die Kacke, oder? Ich bin doch nicht irgendwie mein hier. Mein lieber Scholli. Meine Fresse. Meine Fresse. Kick mal, das ist Französisch. Hör mal. Warte mal. Hörst du? Ja. Ja, noch ist nicht Französisch, noch ist instrumental. Ja. Aber jetzt. Fische traté, ma traté. Façon nervita, mousselé. Ich verstehe kein Wort. Das ist ein bisschen leise irgendwie. Aber spitze, nee, leise ist es nicht. Ja, doch. Hier fällt die Tapete von der Studiowand. Du sitzt ja nicht am Telefon irgendwie. Du sitzt ja Viele Zuhörer, Anrufer, der Netz ist viel zu laut. Sag mal was. Ich verstehe kein Wort. Und da sagst du, es zu leise. Das ist totale Disco. Alternativ-Disco ist der Heißung. Ey, wie geht's dir? Ja. Okay, so. Na, so geht keine Alternativ-Disco-Unterhaltung. Die geht doch irgendwie ein bisschen anders, oder? Oh, verstehst du, das habe ich verstanden. So rum? Wie? Ey. So, jetzt sag doch mal. Ey, ja. Was denn? Na, warten. Da hattest du eine Frage? Ich wollte dich fragen. Na, frag schon mal. Ja, danke. Ja, würde ich mal sagen. Ja, geht so. Ja, muss geht ja. So? Muss ja. Geht so? Und selber? Ja, super auch, ja. Mhm. Ja. So, jetzt müssen wir mal Schluss machen hier. Oh nee. 100 Tanten deines Alters. Das ist aber kein Grund jetzt hier gleich. Wie viel von denen jetzt besser als dir? Pass mal auf, mach mal da deine Hintergrundmusik wieder an, dann hörst du dich selber lachen. Und dann wirst du, dass eine durchaus erschreckende Note hat. Ey, süß. Total was süß. Denn? Ja. Ja. Und weiter? Was gibt's noch? Hm? Jetzt ja nicht. Jetzt mach hier nicht deine Klassiker-Anmacher-Nummern. Die versagen total. Ach süß, und weiter. Ich hab ja keine Klassiker anmachen. Naja, natürlich, genau, bitte. Ich werd ja mal angemacht. Na, hab gehört. Machen die Typen mich mal an? Glaub ich nicht. Na siehst du, sag ich doch. Wirst du ja nicht angemacht. Mach ich die mal an? Nee. Ja, warum denn nicht? Nee, weil ich's nicht kann. Nimm das Mädchen, nimm sie dir. Nimm sie dir. So musst du ran. Er ist ein steiler Zahn. Kann doch nicht. Verstehst du? Na, kann ich dir auch nicht helfen. Nee. Ja, kann ich das selber nicht. Ich bin jetzt im Typen anmachen total ungeübt. Nee, aber Frauen anmachen kannst du doch, oder? Nee, ohne. Nee, ach. Ja, was kannst du denn? Licht anmachen. Kann ich, oder? Licht anmachen. Ach, das war jetzt Licht nicht schlecht. Komm, jetzt du hoch. Raum, wa? Genau. Ja, super. So, Herzchen. Aber nuscht hier. Ey, es war doch gar nichts. Das war doch total scheiße, oder? Warte, in unser Gespräch. Ja, aber wir wollen es nicht vormachen. An mir lass nicht. Ey, klar. Hast du jetzt hier Komplimente oder was erwartet? Nö. Nee, gut. So, Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich versuche jetzt hier bloß eine Minute rumzubringen und dann spielen wir Musik und dann sind Nachrichten. Und wir können uns irgendwie souverän voneinander... Naja, im nächsten Leben und so, ne? Was heißt im nächsten Leben? Nee, ich setzt du darauf? Nee, ich glaube nicht. Glaubst du an Gott? Nee. Ich glaube nicht an Gott. Du hast ja jetzt nicht mal einen Freund, oder? Nee, ich habe keinen Freund. Aber du vielleicht doch in die Atheistin. Ich habe keinen Freund. Ich bin scheiße langweilig irgendwie. Ich kann nicht kochen und so. Nichts, gar nichts. Aber du kannst immer einen Kanon singen. Ja, ich kann Kanon singen. Du könntest Kanon singen, wenn du dir Mühe geben würdest. Ey, aber ich kann tanzen. Ja, aber ey, gerade tanzen ist im Radio total unpraktisch. Scheiße, oder? Verstehst du, das kannst du auch sagen, komm, wir machen jetzt mal eine eindrucksvolle Pantomime für die restlichen Zuhörer. Super. Unglaublich. Tante, würde ich mal sagen, ich danke dir für deinen Anruf. Oder? Ey, ja, was denn? Danke dir auch, verdammt nochmal. Verdammte Scheiße. Du musst überhaupt da nicht heucheln. Ich danke dir ehrlich, du dankst mir, glaube ich, nicht. Doch, ich danke dir. Ja? Ich danke dir diesmal, wirklich. Wieso? Was? Wieso? Nee, war nett. Danke. Fand ich lustig. Schönen ja, Abend noch. Gefallen, wie hast du denn das gemacht? Erklär doch schnell nochmal. Hey. Tschüss. Okay. Tschüss. So, hör die schön. Kannst. Ja, ja. Oh, viel Licht. Dann hör dir noch die schöne, die nächste. Oder? Bist du noch da? Okay. Oh, ja, ja. Doch? Die nächste, oder? Bist du da? Soll ich mich jetzt hier mit mir selber unterhalten? Oh, ja, ja. Sag mal, was war denn das für eine? Soll ich mich jetzt hier mit mir selber unterhalten?

Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Every Halloween they hung a million rubber skeletons. Jeffrey Lewis. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam. Eine Durchsage. Amerikanische Radiowissenschaftler haben herausgefunden, was Radiohörer wirklich wollen. Wir wollen Hits, Hits, Hits. Und zwischendurch Nachrichten. Hier also ein Hit. Und jetzt eine Nachricht. Billy Talent. Das von Fritz präsentierte Billy Talent Konzert in Berlin am Montag, dem 26. Februar, wurde wegen der großen Nachfrage von der Columbia Halle in die Arena Berlin Treptow verlegt. Der Beginn bleibt bei 20 Uhr. Jetzt wieder ein Hit. Nochmal eine Nachricht. Karten für das verlegte Billy Talent Konzert in Berlin gibt es jetzt wieder überall, wo es Karten gibt. Und mehr Infos? Fritz.de. Ende der Durchsage. Fritz. Und das hört man. 0.33 Uhr. Fritz. Info. Nachrichten. Mit Gerhard Kötter-Heinrich. Die von der Bundesregierung geplante Gesundheitsreform kann mit einer großen Mehrheit im Bundestag rechnen. Bei Probeabstimmungen in den Fraktionen von Union und SPD gab es nur wenige Gegenstimmen und Enthaltungen. Das Parlament wird am Freitag über das Vorhaben entscheiden. Zuvor hatten sich die Spitzen der Koalition noch auf weitere Änderungen am ursprünglichen Entwurf verständigt. So sollen die gesetzlichen Krankenkassen in den kommenden 2 Jahren jeweils 1 Milliarde Euro mehr vom Bund bekommen als bisher geplant. Die britische Regierung hat das nordirische Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 7. März angesetzt. Der britische Premierminister Blair und der irische Ministerpräsident Ahern erklärten nach einem Treffen in London, bis zum 26. März sollte in Belfast eine neue Regierungskoalition aus jeweils 2 Parteien, der Protestanten und der Katholiken, im Amt sein. Sollte keine Einigung zustande kommen, werde Nordirland endgültig wieder von London aus verwaltet. Der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk hat wegen massiver Drohungen türkischer Nationalisten eine Deutschlandreise kurzfristig abgesagt. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger unter Berufung auf den deutschen Verlag Pamuks. Am Freitag sollte der 54-Jährige in Berlin die Ehrendoktorwürde der Freien Universität erhalten. Außerdem waren Lesungen in mehreren Städten geplant. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen Bochum 0:0 gespielt, Gladbach gegen Nürnberg auch 0:0 unentschieden, Stuttgart schlägt Bielefeld 3:2 und Wolfsburg gegen Frankfurt 2:2. Und bei der Handball-WM steht die deutsche Mannschaft nach einem 27:25 Sieg gegen Titelverteidiger Spanien im Halbfinale. Der deutsche Gegner im Halbfinale ist am Donnerstag Frankreich. Die Franzosen besiegten Kroatien mit 21:18. Das zweite Halbfinale spielen Polen und Dänemark. Wetter. Die Nacht bleibt stark bewölkt, gelegentlich kann es etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 3 Grad. Tagsüber gibt es viele Wolken und später von Norden her wieder Regen bei maximal 7 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Lichtenberg. Behinderung gibt es auf der Frankfurter Allee in Höhe der Lichtenberger Brücke, weil hier heute Nacht Dreharbeiten sind. Ansonsten gute Fahrt für euch. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 91,9... Dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. Permission to sing, sir. Down. London calling to the army. here is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going through a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mit Captain Kirk Kuttner. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. An der Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt diese. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die gesetzlichen Hinweise geben können, es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. In vielen Sendungen wird Krankhaftes, Perverses als normal ausgegeben oder wird Absurdes als Kunst dargestellt. Und wir schauen wieder vor. Sie werden sagen, aber es gibt doch auch unpolitische Sendungen. Ja, eben, liebe Eltern. Natürlich, aber auch Sie haben eine politische Funktion. Sie sind zunächst einmal das Deckmäntelchen, das die wahren Absichten, die wahren politischen Absichten verschleiern soll. Und sie schaffen gewissermaßen in vielen Fällen eine Idylle, eine bewusste Distanz vom gesellschaftlichen Leben, um den Menschen auch ein bisschen die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Das heißt, ey, Kutti, ist er da irgendwo? Das wird hier irgendwie so ein Recall, oder wie heißt das? Schrecklich. Oh weia. Und jetzt redest du nicht mit mir, oder was? Hier Rotraut. Ja, seit langem mal wieder da. Naja, ist auch nicht so lange hier, hast du recht. Oh weia. Und jetzt redest du nicht mit mir. Jetzt ist ganz leise bei mir hier. Da ist die Frau ganz schuld. Die hatte ein Verhexertelefon, oder was? Hat sich ja mal so schön abhörtlich gefreut. Alter Schwede, ich muss hier einfach mal den dicken Teller suchen. Ja, bist du denn? Hallo? Rufst du hoch an? Ja. Ey, das darf nicht wahr sein, wir haben hier voll den Widerhall von irgendwas, wa? Ist dir das aufgefallen, weil die Frau angerufen hat, ist das? Bist du die dicke Teller? Hä? Bist du die dicke Teller? Ja. Ist dir das aufgefallen, weil die Frau angerufen hat, ist das? Bist du die dicke Teller? Hä? Bist du die dicke Teller? Ja. Jetzt ist leise. Nee, doch nicht. Oder? Hm. Sehr seltsam. Lässt er jetzt den Rest der Sendung so ablaufen, oder was? Das ist voll geil. Na, ich weiß ja nicht. Das ist irgendwie, das ist ja schon irgendwie, ich weiß nicht, so Future, nee, auch nicht. Das ist aber irgendwie echt merkwürdig. Ich hatte schon wieder was von Kunst, ne? Irgendwie. Naja, also ich würde mein Geld auch gerne so verdienen. Aber merkwürdig ist das schon, wa? Ich hab schon wieder was von Kunst, ne? Naja, ja, Mann, bestimmt über Satellitenradio. Meinst du? Stimmt, das kann auch sein, wa? Ich hab ja keine Ahnung, ja. Dann hat die den Satelliten angezapft, die Tante da. Die hat sich auch Tante genannt, ja. Das kann auch sein, wa? Ich hab ja keine Ahnung, ja. Dann hat die den Satelliten angezapft, nicht schlecht. Die hat sich auch Tante genannt, ja. Naja, Vieh hat er eh nicht mehr, jetzt ist für den Vor. 5 Uhr fängt er seine Musik an, ne? Hm. Ja, das denkt er jetzt ab. Naja, Vieh hat er eh nicht mehr. Jetzt ist es vor. 5 Uhr fängt er seine Musik an, ne? Jetzt höre ich mich da selber, ist ja peinlich. Naja, oder auch nicht, aber ist egal. Jetzt höre ich mich da selber, ist ja peinlich. Naja, oder auch nicht, aber ist egal. Was machen wir denn jetzt? Das ist ja seltsam. Wir sollen jetzt hier die Sendung unterhalten oder sowas. Was machen wir denn jetzt? Das ist ja seltsam. Wir sollen jetzt hier die Sendung unterhalten oder sowas. Jetzt sind alle weg, oder wie? Was machen wir jetzt? Das ist ja seltsam. Wir sollen jetzt hier die Sendung unterhalten oder sowas. Also, Kuttner, wo bist du denn hier? Hallo, hallo, bitte reden Sie mit uns. Ist ja äußerst unprickelnd irgendwie. Was? Hallo? Ja? Kann ja wohl nicht wahr sein, was ist denn hier los? Ja, ich weiß auch nicht, weil das ist ja Future-Radio oder sowas, wa? Ach du Scheiße. Ja, jetzt lobst du auch nicht, wa? Kriegst die Tür nicht zu, ey. Oh Mann, Alter. Der eine sagt hier gerade, es ist vielleicht da beliebt oder sowas. Ach du Scheiße. Das hört mir doch selbst hier. Der meint es satellitmäßig, oder was? Ich weiß da auch nicht. Naja, kann ich ja gleich mal ein bisschen Werbung machen für meine Page. Keine Ahnung. Если я чешу затылки, не беда. В голове моей опилки, да, да, да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Алло? Хорошо живет на свете Винни-Пух, а так поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя не подкрепиться. Да. Satellitenradio. Ja, ich glaube, das langsam hier. Weia, ey, muss ich glatt einen Schluck nehmen, so, ey, das ist ja nicht zum Aushalten. Ich find's ja schon wieder witzig. Der Kutten hat keinen Bock mehr. Ey, so lange kann man ja nicht pullern sein, wa? Ey, hey. Na, oder in den Mund kurz her. Wenn ich gehe hoch, ist es aber schneller zu Ende. Ey, das ist mal das, Junge. Sehr seltsam. Ich gehe hoch, aber schneller zu essen. Ja, nicht prickeln, Mensch. Oh. Kutti mag nicht, ja. Nee, der lacht sich eins vielleicht, wer weiß. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht findet er das auch merkwürdig und die wollen das beheben, aber können sie nicht. Weil das muss ja dann irgendwie, der Neid, vielleicht kann der nicht in so einer, Tonqualität abgehen, ne? Der ist bestimmt gerade auf Klo und das möchte nicht so ein Stück abgehen. Ja, seltsam. Du hörst dich selber, cool, wa? Nee. Klingt irgendwie komisch, ne? Irgendwie hört sich das sehr an. Du hörst dich selber, cool, wa? Mensch, Kutti, sag mal, machen wir was. Hat ich ja auch schon versucht, macht er ja nicht. Kutti, hopp mal nicht rum, Kutti, komm. Wir müssen doch jetzt mal zu den Prozenten sagen. Komm, wir bleiben mal im Thema. Ja. Ich sag, 30% sind besser drauf als ich und der Rest ist dann schlechter drauf als ich. Hallo, schalt mal dein Radio aus. Ja. Das ist voll die Rückkopplung. Klingt wie Florian, ist aber nicht Florian. Mach dein Radio leise, Mann. Ike? Ja. Ey, Kutti. Kutti. Sag doch mal wieder was, Kutti. Rotraut? Kutti. Nee. Rotraut noch da? So, Kinder, was machen wir jetzt? Jetzt kommt man eh mal in so einem Ding, kommt man nicht mehr raus. Wer ist denn hier Brandenburg? Zack. Hallo, wer bist denn du? Da hier ist der Norm. Wer? Norman. Norman. Genau. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ja, hast die Zeit ja gut rumgekriegt, würde ich mal sagen. Was? Naja, aber das klang aber interessant. Na, fand's. Also, ich hab da jetzt erst dann zugehört. Und das geht mir selten so. Mhm. Dass ich mir meine Sendung anhöre und denke, tolle Sendung. Sowas würdest du ja nochmal machen. Und dann stelle ich fest, mach ich ja. Und ich bin wieder der Einzige, der Dufte findet. Norman. Jawohl. Ja, du kannst ja Mut machen. Was machen wir jetzt, Norman? Ja, deine Sendung neigt sich ja langsam zum Ende. Keine Ahnung. Naja. Was machen wir jetzt, Norman? Oh nee, bitte. So hörst du dich an. Ist dir nicht schon mal aufgefallen? Nö. So hörst du dich an? Hör Hörst du die Tante im Hintergrund lachen? Hm? Das ist Tante. Das ist die Tante. Ja, kannst Tante zu ihr sagen. Die ist die ganze Zeit nicht rausgegangen, hat hier ihr Rückkopplungsradio weiterlaufen lassen. Tante, lach mal. Da wird man verrückt, oder? Wenn man sich selber hört? Aber richtig verrückt. Norman, ja? Du scheinst mir recht verrückt zu sein. Du hast nur ein bisschen zu lange zugehört. Ich glaube auch. Insofern. Ich meine, die Sendung ist jetzt sowieso zu Ende. Wir kommen jetzt hier nicht mehr irgendwie auf ein Level, wie ich das streben würde. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Am besten schalte ich jetzt mal das Handchen ein bisschen weg, weil das hört sich ja ätzend an. Aber Norman, das, was du da hörst, bist du. Da habe ich einen gejagten Bock. Dich zu hören, oder? Ja. Ja, das nervt, oder? Hört sich irgendwie ein bisschen schräg an. Würde ich ja, sagen. Mich aber auch. Norman, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier noch ein schönes Hartz-IV-Lied, oder? Ja. Oder? Das ist das, was die Menschen interessiert, das ist das, was die Menschen berührt. Und das ist das, was die Menschen noch brauchen. Was die Leute brauchen, was irgendwie reell ist. Wo man sagt, ey, dieser Sender hier ist keine Fluchtveranstaltung, sondern der stößt die Leute mit dem Gesicht auf die Realität, wie sie wirklich ist. Jawohl. Und das ist aber auch schön, oder? Bitte? Das ist doch aber auch schön. Du musst das sein, Kutti. Norman! Sag nicht nochmal Kutti, sonst zieht das Messer. Norman! Wir. Ich würde mal Tschüss sagen. Ja, dann sage ich dir auch nochmal Tschüss. Tschüssikowski. Und danach können wir nochmal alle Tschüss sagen. Jetzt schnell nochmal Superpunk. Neue Szene für meinen Bruder und mich. Das ist ein klassisches Hartz-IV-Lied, oder? Und ich weiß, wovon die singen. Na? Na, von 19. Tschüss, Norman. Unser Leben lang haben wir nichts verbrochen, sind bei Ämtern und Chefs zu Kreuze gekrochen. Man wendet sich ab von uns, was mich nicht wundert, denn wir sehen aus wie Kranke aus dem letzten Jahrhundert. Wir sind es leid, uns zu schämen für unsere Fressen, wenn wir auf die Straße gehen. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich habe keinen Hass. Ich bin nicht böse geboren. Ich wollte neue Szene für meinen Bruder und mich. Nicht böse geboren. Ich wollte neue Szene für meinen Bruder und mich. Nur neue Szene für meinen Bruder und mich. Ich wollte neue Szene für meinen Bruder und für mich. bin nicht böse geboren. Ich wollte nur neue Zähne für meinen Bruder und mich. Super Punk war das. Damit ist die Sendung zu Ende. Wir können hier noch tschüss, tschüss sagen. Tschüss. Yeah. Tschüssi. Tschüss, tschüss, tschüss. Genau. Nächste Woche geht's weiter. Dienstag 22 Uhr. Jetzt ist hier ein prima Night Flight. Tschüss. Tschüss, Kuttner. Hallo, Kuttner. Hallo. Tschüss. Hallo. Kuttner. Tschüss, Kuttner. Hallo, hallo. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Tschüss.